Früher habe ich gedacht, dass über Schule zu sprechen ungefähr so ist, wie über Fußball zu reden. Jeder hat eine Meinung und jeder fühlt sich berufen, mitzureden. Und am Ende sind es doch nur sehr subjektive Erfahrungen. So habe ich zumindest die Debatten auf vielen Elternabenden erlebt. Doch dann kam der PISA-Schock. Erinnern Sie sich? Im Jahre 2000 wurde das erste Mal eine große internationale Untersuchung durchgeführt, in der die Kompetenzen von 15-Jährigen beim Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften verglichen wurden. Und Deutschland schnitt nicht sehr gut ab. Zwar über dem Durchschnitt, aber weit weg von der Spitzengruppe der Industriestaaten. Das war der PISA-Schock. Die Diskussion über schulische Bildung hat seitdem erst richtig Fahrt aufgenommen. Und manchmal wird sie so aufgeregt geführt, als wenn, um bei der Parallele zu bleiben, die Fußballnationalmannschaft im Finale zurückliegt. Marius Elfering wollte es genau wissen. Und er ist da eingegangen, wo von schulischer Bildung eine Menge abhängt. Nicht nur für den Wirtschaftsstandort, dafür auch. Für die Menschen, die dort leben, in einem Stadtteil, in dem viele nicht auf Rosen gebettet sind. Doch das soll er gleich selbst erzählen. Er hat die Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen ein Jahr begleitet. Und er hat viel dabei gelernt. Er kann Ihnen erklären, warum die Diskussion so aufgeregt ist. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Arnold Schönberg, der sich nicht nur mit der Erfindung der Zwölftontechnik in die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts komponiert hat. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Wenn eine Maschine anfängt zu knarzen, zu rauchen, komische Geräusche von sich zu geben, dann halten wir sie am besten an. Wir checken sie durch, bauen Ersatzteile ein, ziehen Schrauben nach. Wenn es planmäßig läuft, dann funktioniert danach alles wieder. Das Ding ist, es gibt Maschinen, die kannst du nicht einfach anhalten. Weil mehr daran hängt als eine kurze Pause, bevor es mit Volldampf weitergeht. Weil niemand so genau weiß, wie die Reparatur funktioniert. Weil allen auf der einen Seite klar ist, dass es mit ein paar Ersatzteilen, mit ein paar neuen Stellschrauben nicht getan ist und auf der anderen Seite eine komplette Generalüberholung völlig utopisch erscheint. Solche Maschinen müssen weiterlaufen, egal wie sehr es knarzt und raucht. Weil mehr daran hängt. Weil genau diese Maschine ein ganzes System trägt und auf den Beinen hält. ZP findet statt in Deutsch, Mathe, Englisch, für die, die es nicht wissen. Also in den drei Fächern werdet ihr die Prüfungen schreiben. Ansonsten wäre es natürlich schön, weil ab morgen beginnt schon der normale Unterricht, wenn ihr Material... Oh, das reicht doch nicht. Was habt ihr denn gedacht? Was habt ihr denn gedacht? Dann sind wir eine Woche frei, oder? Natürlich, ab morgen sofort, aber ihr habt morgen ja schon mal nicht um 8, das ist ja schon mal gut. Der erste Schultag des Schuljahres. Im Raum B111 der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh sitzen an diesem Morgen alle im Stuhlkreis. Die Schülerinnen und Schüler der 10a starten in ihr letztes gemeinsames Schuljahr. Und ein wenig erinnert alles an diesem Morgen eher an die Teambesprechung einer Sportmannschaft als an Unterricht. Neben all dem organisatorischen Kram, der an ersten Tagen halt geklärt werden muss, setzen die zwei Klassenlehrerinnen Pina Altu und Katharina Krämer immer wieder zu Ansprachen an, worum es in diesem letzten Jahr des gemeinsamen Schullebens gehen wird. Ich sage euch schon über 2 Jahren, boah, wir sind jetzt in Abteilung 2, jetzt geht's schnell, jetzt das wird rasen, guckt euch an, wo wir jetzt sind. 10, Klasse 10 und das wird ja, fliegen. Ich sag euch, das Jahr wird fliegen. Und zack sind die ZPs und dann ist schon, oh, Abschlussfeier, was für ein Kleid kaufe ich hier. Und so, dann seid ihr schon an dem Punkt. Die Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh ist ein Ort, an dem sich die großen gesellschaftlichen Herausforderungen eines ganzen Landes bündeln. Nach dem Schulsozialindex werden Schulen in Nordrhein-Westfalen in 9 verschiedene Stufen eingeteilt. Ausschlaggebend sind dabei verschiedene Faktoren. Die Kinder- und Jugendarmut oder auch der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit vorwiegend nicht deutscher Familiensprache, wie es im Bürokratensprech heißt. Sozialindex Stufe 1 sind dabei jene Schulen mit der niedrigsten Belastung. Stufe 9 sind jene Schulen mit der höchsten Belastung. Die Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh, Stufe 9. Um die Herausforderungen und Probleme verstehen zu können, auf die ein System trifft, muss man dahin gehen, wo diese besonders groß sind, wo es knarzt und quietscht, aber alle alles daran setzen, damit es weiter und besser läuft. Die Herausforderungen und Probleme, denen die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler an der Herbert-Grillo-Gesamtschule Tag für Tag begegnen, betreffen beinahe alle staatlichen Schulen in Deutschland. Die einen mehr, die anderen weniger. Die Problemfelder ähneln sich, die Dimensionen sind unterschiedlich. Ein Schuljahr lang hat die Herbert-Grillo-Gesamtschule ihre Türen für mich geöffnet. Es geht um Fragen, die ganz bestimmte Probleme und Herausforderungen in den Blick nehmen. Beschweren wir uns eigentlich zu Recht immer wieder darüber, was alles schlecht im deutschen Schulsystem läuft? Geht das alles nicht schneller, besser, effizienter? Liegen die Lösungen nicht auf der Hand? Wie sieht er aus, der Kampf gegen den Lehrkräftemangel? Warum werden Schulen so langsam saniert, renoviert, neu gebaut? Kriegen wir das irgendwann, irgendwie hin mit der Digitalisierung der Schulen? Und was macht es eigentlich mit Schülerinnen und Schülern, aber auch Lehrerinnen und Lehrern, die immer wieder schmerzlich feststellen, die Chancen in Deutschland, die Chancen in deutschen Schulen sind ungleich verteilt. Dies ist aber auch der Versuch, ein wenig Ordnung in die Diskussion rund um ein System zu bringen, über das sich eben nicht so einfach diskutieren lässt. Ein System, in dem einzelne Lösungen nicht dafür sorgen, dass die Maschine als Ganzes repariert wird und fortan nichts mehr quietscht und schleift. Ein Schuljahr, um einen besseren Blick auf die einzelnen Probleme zu werfen, aber auch um ein System als Ganzes besser verstehen zu können, das unglaublich komplex ist. Schulische Bildung in Deutschland, das ist ein Reizthema. Ein Thema, über das wir alle nachdenken, sprechen, das wir kritisieren und deren Akteure wir manchmal bemitleiden. Es ist eines der Themen unserer Zeit. Der Krisenmodus scheint hier nie zu enden. Und dennoch werfen sich unzählige Menschen ins Zeug, damit sich etwas tut und die schulische Bildung in Deutschland besser und gerechter wird. Mama, seid leise, diese Mikrofon hört alles. Die bekommen alles mit. Ich glaube, das geht doch bei Autos mit Radio, ne? Also wenn man bei Autos fährt, dann gibt es ja auch Radio. Wird das auch da sein? Das ist das kriselnde Klassenzimmer. Eine lange Nacht über schulische Bildung in Deutschland. Von mir, Marius Elfering. 6 Jahre ist es her, dass Pina Altu ihre Klasse zum ersten Mal kennengelernt hat. Die 10a war ihre erste Klasse. Ich wusste noch genau, wie aufgeregt ich war, weil ich dachte, irgendwie diese Energie zwischen den Schülern und mir muss passen. Das muss irgendwie, dieses Gefühl da sein, dass das einfach passt, dass wir miteinander klarkommen. Wenn man so möchte, dann war Pina Altu schon immer irgendwie Teil des Systems Schule. Mein Vater ist Lehrer und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Mein Vater war über 20 Jahre, fast 30 Jahre sogar in einer Hauptschule in Köln. Und da war ich auch oft dabei, wenn wir mal irgendwie keine Schule hatten, weil schulinterne Lehrerfortbildung war zum Beispiel. Pina Altu weiß noch heute, wie es sie beeindruckt hat, ihren Vater damals zu sehen. Weil mein Vater eben auch irgendwie so eine Persönlichkeit hat. Also wenn der auf den Schulhof gekommen ist, sind die Schüler ausgerastet vor Freude irgendwie. Ne? Haben den angesprungen und haben sich gefreut und hatten irgendwie Spaß auch in diesem Unterricht. Das war immer super schön für mich zu beobachten. Und dann, ja, das hat mich natürlich auch geprägt und dazu gebracht zu sagen, ich will das auch. Aber auch eben, ja, so die Umgebung, in der ich groß geworden bin. Ich hatte keine schlechte Kindheit, darum geht's gar nicht. Aber das Viertel war einfach nicht ohne. Und ich weiß noch, wie der Kölner Stadtanzeiger getitelt hat mal, Porz, das Ghetto von Köln. Das weiß ich noch, weil mein Vater gesagt hatte, guck mal hier. Müssen wir jetzt warten, bis das aufhört? Nein, müssen wir natürlich nicht. Du kannst auch rangehen. Wenn nee, ich gehe da jetzt nicht ran. Okay. Eigentlich wissen alle. Okay, dann mal weiter. Ich war an meiner Schule, das war ein Gymnasium, das einzige Mädchen mit türkischem Migrationshintergrund. Es gab auch noch andere Migrationshintergründe, aber mit türkischem Migrationshintergrund von 60, die Abitur gemacht haben. Ich hatte Leute in meiner Stufe, die vom Unterricht befreit wurden, weil sie Golfturniere hatten in den USA, die dann an der Business School studiert haben. das sind andere Elternhäuser und die können andere Sachen ermöglichen. Wenn man diese Chancen nicht hat vom Elternhaus aus, dann muss man sich das selber erkämpfen. Und Bildung hat überall einen anderen Stellenwert. Aber wenn Bildung mit Finanziellem zusammenhängt, dann komme ich auch wieder zu der Frage, ist das fair? Diese Frage, ist das fair? Diese Frage begleitet Pina Altu bis heute. In Duisburg-Marxloh, einem Teil Deutschlands, in dem die soziale Ungleichheit Tag für Tag Thema ist, springt sie einen nur so an. Damals aber, als sie ihre Klasse das erste Mal kennenlernt, da steht erst einmal eine andere Frage im Vordergrund. Wer erwartet sie da genau? Und dann bin ich da rein, habe die kennengelernt und habe sofort gemerkt, ja, perfekt, super, ich liebe die. Sofort vom ersten Moment an auch so, ich erinnere mich auch noch an so Schüler wie Atakan beispielsweise, der in der 5 schon so einen guten Humor hatte, dass ich dachte, boah, ist der witzig, ne? Atakan, kurze Schülermeinung zu Pina Altu, bitte. Die ist wirklich schiffsbereit, also Respekt an Frau Altu. Atakan wird an diesem ersten Morgen des Schuljahrs zum Klassensprecher für dieses Abschlussjahr gewählt. Der junge Mann, der seine Haare ein wenig länger trägt und sie oft mit einem Haarreif nach hinten fixiert, ist von Beginn an Teil der Klasse gewesen. Deshalb fällt es ihm auch so leicht, bei einer Tour über den Schulhof die für die Schülerinnen und Schüler wichtigen Veränderungen der vergangenen Jahre klarzumachen. Beispielsweise, als er in der Mensa steht und darauf hinweist, dass es eine für sie doch recht wichtige Sache nicht mehr gibt. Die leckeren Thunfischbaguettes von früher. Es hat sich auf jeden Fall vieles geändert, weil wir hatten hier eine Dame, die war hier alleine und Kinder haben halt mitgeholfen. Und das war jetzt nicht so eine Teamgruppe wie jetzt hier zum Beispiel, weil die hat hier Thunfischbaguette verkauft zum Beispiel, was am meisten verkauft wurde hier und beliebt ist. Und jetzt so kann man so sagen, ist es auch noch beliebt, aber jetzt nicht so beliebt wie damals. Atakan läuft über den Schulhof. Die Gebäude, die rechts und links von ihm stehen, könnten unterschiedlicher kaum sein. Da sind die alten Backsteingebäude, die diesen ganz speziellen Industriecharme verbreiten. Einige Teile dieser Gebäude sind hinter hohen Gerüsten versteckt. Sanierungsarbeiten. Dann ist da dieses in die Jahre gekommene, rot verputzte Gebäude, das für sich schon aussieht wie eine eigene Schule. Über dem Eingang hängt ein Plakat. Herbert Grillo Gesamtschule steht darauf. Direkt daneben ein Containerdorf mit weiteren Klassen. Gegenüber ein großflächig verglastes Gebäude, in dem unter anderem die Mensa untergebracht ist. Ach ja, und dann gibt es da noch den sich noch im Bau befindlichen strahlend roten Gebäudekomplex, an dem gehämmert und gebohrt wird. Die Schulgebäude, man kann es nicht anders sagen, wirken ein wenig zusammengewürfelt. Jedes Gebäude die architektonische Signatur seiner eigenen Zeit. Das Angebot an der Herbert-Grillo-Gesamtschule ist vielfältig. Bioessen in der Mensa, Berufsorientierungsangebote, Schulsozialarbeiter, mehr als 40 AG-Angebote, einmal in der Woche Elterncafé, Beratung zu Anträgen, die gestellt werden müssen. Hier ist immer was los. Atakan wird mittlerweile umringt von anderen Schülern, als er klar macht, der eine Teil des Schulhofs gehört den älteren Schülerinnen und Schülern, der andere den Kleinen. So war es doch irgendwie immer und an jeder Schule, oder? In diesem Ort jetzt, wo wir hier sind, das nennt man B-Gebäude. Hier sind Schüler bis 8. bis 10. Klässler, also 8. bis 10. An diesem Sommermorgen wirken alle so entspannt. Die Nachwehen der Sommerferien. Vielleicht realisieren die Jugendlichen noch gar nicht richtig, dass das hier ihr letztes gemeinsames Jahr als Klasse sein wird. Bei den Lehrerinnen und Lehrern ist das anders. Mit Herz, ne? Ja. Bin ich hier hingekommen und so geht meine Klasse jetzt auch zu Ende. Das Wichtigste natürlich, die zentralen Abschlussprüfungen. Das ist so das Wichtigste in diesem Jahr. Unser Hauptfokus. Jeder soll mit einem Abschluss von dieser Schule gehen und mit dem Bestmöglichen für sich selber. Und dafür müssen wir alles tun. Es ist wie bei vielen komplizierten Themen. In der Öffentlichkeit reden wir häufig vereinfacht über das, was es braucht, damit ein System am Anschlag sich ändert. Mehr Lehrkräfte. Bessere Digitalisierung. Die Schülerinnen und Schüler müssen besser lesen und schreiben lernen. Die Schulen sind marode. Renovieren, modernisieren, sanieren. Die Sache ist die. All das stimmt. Allerdings ist das deutsche Bildungssystem, an das sich all diese Forderungen richten, eine der kompliziertesten und ja, seien wir ehrlich, auch unübersichtlichsten politischen Strukturen, die wir zu bieten haben. Bevor wir uns gemeinsam da durcharbeiten und bevor wir wieder auf die Herbert-Grillo-Gesamtschule schauen, sollten wir also zumindest ein bisschen Ordnung und Orientierung in die ganze Sache bringen. Wenn wir die schulische Bildung in Deutschland möglichst stark vereinfacht und dennoch korrekt herunterbrechen wollen, um einen Überblick zu bekommen, dann ist es sinnvoll, vier Instanzen im Kopf zu haben. Und zwar den Bund, die einzelnen Bundesländer, die Kommunen und dann, klar, die einzelne Schule. Vier Instanzen, die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen und gleichzeitig untrennbar miteinander verwoben sind, wenn es um schulische Bildung geht. Wir gehen weiter ins Detail. Während der Bund oftmals ein wenig außen vor ist, Bildung ist schließlich Ländersache, müssen wir bei eben jenen Ländern und den Kommunen noch eine weitere Unterscheidung treffen. Achtung, jetzt kommt ein wenig Bürokratensprech, aber es wird helfen. Während die Länder für die Entwicklung der inneren Schulangelegenheiten verantwortlich sind, liegt die Verantwortung für die äußeren Schulangelegenheiten bei den Kommunen. Kurz gesagt, die Länder sind jeweils dafür verantwortlich, was in den Schulen passiert. Lehrerausbildung und Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern? Ländersache. Unterrichtsinhalte? Ländersache. Abschlussprüfungen? Ebenfalls. Demgegenüber steht die Entwicklung der äußeren Schulangelegenheiten. Die sind Sache der Kommune. Instandhaltung des Schulgebäudes ist Sache der Städte. Ausstattung und Mobiliar? Ebenfalls. Reinigung der Schulflure? Die Stadt kümmert sich. Ein letzter Zusatz, dann haben wir einen ungefähren Überblick über die Struktur, über die wir hier sprechen. Wenn wir die unterschiedlichen Instanzen kennen, den Bund, die Länder, die Kommune und die einzelne Schule, wenn wir wissen, was in etwa die äußeren und die inneren Schulangelegenheiten unterscheidet und wer verantwortlich ist, dann können wir auf die großen Themen blicken, die alle, die etwas mit Schule zu tun haben, beschäftigen. Es geht um Digitalisierung, es geht um Schulneubau, es geht um den Lehrkräftemangel. Das sind die Probleme, über die alle sprechen. Doch die Verantwortlichkeit, die unterscheidet sich eben von Fall zu Fall. Doch egal, über welche Probleme und Herausforderungen wir reden, all diese Dinge beschäftigen und treffen eine Instanz immer. Mal mehr, mal weniger. All die Probleme, über die wir sprechen, betreffen die einzelne Schule, den Schulleiter oder die Schulleiterin, die Lehrer und Lehrerinnen und vor allem die Schüler und Schülerinnen. Erstmal genug zur Strukturübersicht. Die 6b sammelt sich zur Bücherausgabe im Schulkeller. Alle einmal zuhören, bitte! Alle einmal zuhören! Bildet bitte eine Reihe ab der Tür an, okay? Okay. Und alle einmal einen Schritt zurück. Dankeschön. So, bisschen ruhiger. Ein Schritt zurück, bitte. Mit euch. Dagmar Stadler hat das, was Lehrer und Lehrerinnen wirklich brauchen. Gute Nerven. Gute Nerven, hin und wieder einen Einsatz der Klangschale, um für Ruhe zu sorgen und viel Erfahrung. Wer fängt an? An diesem Morgen steht die Klassenlehrerin der 6b mit ihren Schülerinnen und Schülern in einer langen Reihe an der Bücherausgabe für das Schuljahr. Die Reihe ist zwar eher ein großer, behäbiger Klumpen, der sich nur langsam voranbewegt, aber was soll's. Jetzt gibt es die Bücher für das Schuljahr. Für einen ersten Eindruck, was die Herbert-Grillo-Gesamtschule, gegründet 1994, Schulnummer 192 405, gut 800 Schülerinnen und Schüler, für eine Schule ist und wie sie sich im Laufe der Zeit verändert hat, ist es nicht dumm, Dagmar Stadler zuzuhören. Seit 1999 ist sie schon hier. Was war das damals also für ein Ort? Baustelle, so wie jetzt auch. Daran hat sich nichts geändert. Genau, also es gab das NW-Gebäude hinten noch nicht. Es gab die Mensa natürlich noch nicht. Es standen Container noch auf dem Hof. Es war eher türkisch geprägt. Ansonsten hatte ich einen offenen Eindruck. Dagmar Stadler ist gekommen und geblieben. Sie mag es hier. Sie ist gerne Lehrerin an der Herbert-Grillo-Gesamtschule. Und sie kann in Worte fassen, weshalb das so ist. Einerseits so das vertraute Umfeld an Erwachsenen, auf die man sich gut verlassen kann, so das Familiäre. Und dann immer wieder zu sehen, wie aus den kleinen irgendwie Menschen, erwachsene Menschen werden. So. oder zu sehen, wie sich das Denken entwickelt. Damals wie heute, so sieht es Dagmar Stadler, ist das Ziel, das sie als Lehrerin, aber auch die ganze Schule hat, dasselbe geblieben. Die größte Herausforderung ist, aufs Leben vorzubereiten. Sie hat viele Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen. Wer hier arbeite, sei Überzeugungstäter, sagt sie. Also da muss man ganz Abstriche machen. Das hat nichts mehr mit den Fächern zu tun, die man so studiert hat. Das sind oft die, die haben gymnasiale Ansprüche, die Kolleginnen und Kollegen, die kommen und die dann merken, der Unterricht ist hier ganz anders. Die sind dann sehr enttäuscht. Also das habe ich am Anfang gelernt, dass ich das nicht erreichen kann. Aber als das klar war, seitdem fühle ich mich eigentlich rundum wohl. Vieles sei hier schwieriger. Der Unterricht laufe langsamer. Die Fortschritte seien nicht so schnell zu sehen. Klar, das ist eine Herausforderung. Du fängst jede Stunde von vorne an. Du schaffst nicht so viel, wie du normalerweise denkst, dass du schaffst. Und du hast ganz oft wechselnde Besetzungen. Das heißt, du kannst eigentlich nicht linear arbeiten, sondern du musst immer gucken, wie kann ich jemanden wieder einbinden, der 2-3 Tage nicht da war, eine Woche nicht da war. Im vergangenen Jahr übernahm Dagmar Stadler wieder eine neue Klasse. Es war ihre 5. als Klassenlehrerin an der Herbert-Grillo-Gesamtschule. Jetzt, mittlerweile ist aus der 5b die 6b geworden, versucht sie gemeinsam mit Alfred Dade, dem stellvertretenden Klassenlehrer, die Gemeinschaft unter den Schülerinnen und Schülern weiter zu stärken. Gerade das ist am Anfang immer eine Schwierigkeit. Unsere Klasse ist noch nicht so richtig zusammengewachsen. Es gibt immer wieder Gräben, es gibt welche, die sich verstehen, die versuchen dann immer wieder durch gemeinsame Sachen sich kennenlernen, was zusammen machen, um dann zu merken, die anderen sind gar nicht so schlimm. Ja, einmal der Graben zwischen denen, die bessere Schulleistungen haben. Teilweise auch die Gräben zwischen Herkunftsländern oder Herkunftsländern der Familien, wo dann Vorurteile sind, mit denen wollen wir nicht. Jetzt? Hört man nicht? Ja, jetzt hört man nicht. Ist knapp. Hallo Leute, wir sind die 6b. Wenn man Claudia und Ismail, beide in Dagmar Stadlers 6b, fragt, was sie denn so für eine Klasse sind, dann hat Ismail erstmal eine starke Meinung. Aber Claudia grätscht ihm von der Seite rein und die Diskussion beginnt. Wir haben keinen Respekt, keine Aufmerksamkeit und keine Disziplin. Okay, also wir haben Respekt ein bisschen, Aufmerksamkeit aber auch ein bisschen mal, und Disziplin auch ein bisschen. Aber Ismail, warte mal. Guck mal, aber manche, zum Beispiel sagen wir mal, Jalen macht doch keine Faxen, der hat doch Respekt, der hat doch Disziplin und so. Manche Kinder sind einfach, haben keinen Respekt, Disziplin und ja. Aufmerksamkeit und manche haben alles. Damals, in den ersten Tagen hier an der Schule, erzählt Ismail, sei das noch eine andere Situation gewesen und macht damit eigentlich klar, wie es immer an Schulen läuft. Die ersten Tage, da traust du dich noch nicht so viel. Du kennst die Lehrerinnen und Lehrer nicht. Du kennst deine zukünftigen Freunde noch nicht. Es ist ein Abtasten und Annähern, bevor der Wahnsinn Schule so richtig beginnt. 5. Klasse waren wir so, erste 10 Tage waren wir super eigentlich krank. Wir waren gut, so wir waren nett. Du hattest Angst, weil du willst doch angenommen werden. Und jetzt ein bunt gemischter Haufen, auch vom Alter gemischt, von den Fähigkeiten gemischt. Einige, die sehr interessiert sind, sich auch sehr gut konzentrieren können, sich an die Regeln halten wollen. Einige, die in die Schule kommen, um Zeit mit ihren Freundinnen, Freunden zu verbringen, um nicht gestört zu werden. Und dann dazwischen. Diskussionen über schulische Bildung bedeuten auch immer, dass man sich mit sozialer Ungleichheit auseinandersetzen muss. In Duisburg-Marxloh ist sie allgegenwärtig. Vom Schüler, der keinen Schulranzen hat, über Anträge zur Kostenübernahme von Klassenfahrten bis hin zu Eltern, die sich nicht kümmern, dass ihre Kinder in der Schule vorankommen, weil sie nicht wollen oder einfach, weil sie nicht können. Ja, du merkst es ja daran, dass morgens einige früh da sind. Zum Frühstücken morgens kommen die Betreuung, setzen sich hin oder auch, wenn sie erst später Unterricht haben, dann sind sie schon mal hier, um jemanden zu treffen, treiben sich noch hier rum oder nachmittags bleiben auch einige hier. Also sei es jetzt, um Freizeitmöglichkeiten zu haben oder um dem zu entfliehen, dass sie zu Hause eingespannt sind. Soziale Ungleichheit ist eines der Probleme der schulischen Bildung. Und das eben nicht nur in Duisburg-Marxloh. Es gibt nicht nur ein Marxloh in Deutschland, es gibt viele Marxlohs irgendwo in Deutschland. Diese Stimme, die gehört zu Professor Marcel Helbig. Tätig am Leibniz-Institut für Bildungsverläufe und beschäftige mich hauptsächlich mit Fragen von Bildungsungleichheiten, aber auch von Ungleichheiten in Städten, wie sich soziale Gruppen verteilen und was das gegebenenfalls für Auswirkungen hat. Marcel Helbig sitzt viele hundert Kilometer von der Herbert-Grillo-Gesamtschule entfernt in seinem Wohnzimmer in Erfurt. Das Tolle an einem Gespräch mit ihm ist, dass er es gar nicht versucht, diplomatisch zu argumentieren. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, er spricht Probleme klar an, geradeaus raus. Marcel Helbig und die klare Kante, das passt ganz gut zusammen. Und er macht direkt deutlich, viele, die über Probleme im deutschen Schulsystem diskutieren, ignorieren erstmal, dass es dabei eben nicht primär um den Bildungsaspekt geht. Manche Soziologen, die sagen, oder Bildungssoziologen, die sagen sogar, das ganze Problem kann eigentlich Schule nicht lösen. Also es ist eher ein gesellschaftliches Gesamtproblem und wir verlagern diese ganzen Diskussionen von sozialen Ungleichheiten vor allem auch in ein System, was wir irgendwie beherrschen können. Also wo wir dann so darüber diskutieren können und da wird alles schön zerredet und am Ende ändert sich relativ wenig. Da, wo die Hauptprobleme liegen von sozialen Ungleichheiten, nämlich in der Verteilung, ungleichen Verteilung von Vermögen, von Einkommen, von Wohnraum auch und der damit zusammenhängenden Segregation, da trauen wir uns überhaupt nicht ran. Weil das sind dann wirklich große Bretter, die gebohrt werden müssen, wo man im Endeffekt teilweise ein System vom Kopf auf die Füße stellen müsste. Oder, wie er es ja eben schon so schön sagte und deshalb nochmal. Es gibt nicht nur einen Marxloh in Deutschland, es gibt viele Marxlohs irgendwo in Deutschland. Und dennoch, die soziale Ungleichheit, die macht sich natürlich in einem System wie der Schule besonders bemerkbar. Wie sind Chancen verteilt? Wer spricht zu Hause Deutsch? Welche Eltern können die Klassenfahrt einfach bezahlen, ohne groß darüber nachdenken zu müssen? Man hat einfach über... Zum einen die Ballung sozial Benachteiligter und gerade in Westdeutschland war es schon immer, dass gerade die sozial benachteiligten Gebiete auch die sind, die ja, ethnisch divers sind, beziehungsweise wo viele auch ethnische Gruppen sind, die jetzt nicht unbedingt zu den Bildungsnahen gehören, dass sich das so stark geballt hat über die Zeit, dass einfach da mannigfaltige Probleme irgendwo da sind, die jetzt nicht in erster Linie, ich meine, am Ende sehen wir das dann immer, natürlich auch mit niedrigeren Kompetenzen zu tun haben, aber wo kommt das her? Das kommt nicht durch diese Schulen, sondern das kommt allein schon dadurch, dass die Kinder eben mit mangelnden Sprachkenntnissen, mit teilweise sozialen Problemen halt in diese Schulen kommen und da muss man erstmal andere Probleme Herr werden. Das hier wäre der Zeitpunkt, wo man eine der unzähligen Studien anführen könnte, wie ungleich Bildungschancen in Deutschland seit jeher verteilt sind. Zum Beispiel könnte man sagen, dass nach einer Studie des IFO-Instituts aus dem Jahr 2024 deutschlandweit 26,7% der Kinder, die in benachteiligten Verhältnissen aufwachsen, ein Gymnasium besuchen. Der Wert der Kinder aus günstigen Verhältnissen? 59,8%. Und man könnte jetzt darauf hinweisen, dass das lebenslange Folgen hat. Beispielsweise, dass Menschen mit Abitur monatlich netto 42% mehr verdienen als Menschen ohne Abitur. Man könnte darauf hinweisen, dass die Folgen der ungleich verteilten Bildungschancen sich natürlich von Generation zu Generation weitertragen. Aber eine der Sachen, die hier vielleicht gerade am meisten interessiert, ist folgende. Hat sich die Situation in den vergangenen Jahren eigentlich verbessert? Schließlich reden wir schon seit Jahrzehnten über ungleich verteilte Bildungschancen. Das Entscheidende ist, wer kommt auf welche Schule und welche Chancen sind dann eigentlich da, um bestimmte Schulabschlüsse dann auch zu erreichen. Und da sieht man, jetzt nehmen wir mal den Gymnasialzugang, ja, da hat sich vieles geändert, weil es eben auch alternative Wege über die Zeit gab. Aber nimmt man die 1970 aufs Gymnasium gekommenen und nimmt man die von heute, dann hat es da kaum Veränderungen gegeben. Das ist total stabil und der Grund, warum wir heute mehr Personen auf dem Gymnasium haben, liegt eher daran, dass es so ein Vermittel über die Eltern. Also die haben die erste Bildungsexpansion noch mitgemacht und haben quasi Kinder bekommen. Kurz zusammengefasst. Unter dem Wort Bildungsexpansion verstehen wir den massiven Ausbau des Zugangs zu Bildung, den wir im Laufe der Zeit immer wieder beobachten konnten. Das Bildungswesen dehnte sich also aus. Ein breiteres Angebot führte dazu, dass mehr Menschen und später ihre Kinder Zugang hatten. Und diese Kinder nehmen dann quasi zeitversetzt die nächste Bildungsexpansion so ein Stück weit noch mit. Aber am Ende sind die Abstände zwischen denen, wo die Eltern Abitur haben und die das eben nicht haben, die haben sich kaum verändert. Das ist auch nach beruflicher Stellung und dergleichen hat sich da auch relativ wenig geändert. Bei der Suche nach Lösungen ist es wie bei der Benennung von Problemen. Wir wünschen uns, dass die Sache klar ist, dass es Schwarz und Weiß gibt. Denn das würde alles so viel einfacher machen. Doch so funktioniert es eben nicht. Wir können nicht sagen, stellt mehr Personal ein, baut schneller neue Schulen, feilt an den Unterrichtskonzepten und alles wird gut. All diese Punkte sind wichtig und notwendig, aber keiner wird für sich allein die Kehrtwende bringen. Denn dieser Wunsch übersieht einen wichtigen Punkt. Dass die Probleme und deren Lösungen nicht schwarz-weiß sind, ist die direkte Folge des Umstands, dass soziale Ungleichheit diesen gesamten Komplex überhaupt erst grau färbt und so vielfältig macht. Wer glaubt, Einzelmaßnahmen könnten das System Schule radikal verändern, übersieht, wie ungleich Schülerinnen und Schüler in Deutschland in ihre Schulkarriere starten. Das ist alles nicht so einfach. Also, ne, das ist auch mal so ein bisschen die Diagnose. Und gerade Soziologen, die sind immer ganz schnell dabei, dass quasi in der Diagnose ist alles immer nicht so doll. Und dann sieht man hier und da Probleme. Und gerade wenn dann Lösungsansätze kommen, dann sieht man dann auch wieder Probleme, die mit diesen Lösungsansätzen zusammenhängen. Die Diagnose ist folgendermaßen: Die Ungleichheiten, die entstehen nicht in Klasse 1. Die Ungleichheiten entstehen mit einem Jahr. Ja, wir müssen unbedingt noch diese Kurszuweisungen machen gleich, okay. Ne? Machen wir den zweiten Termin jetzt hier noch eben schnell? Können wir diese Termine für die mündliche Prüfung nicht haben? Können wir eigentlich den zweiten Termin? Dann fehlt uns da irgendwann diese mündliche Prüfung noch dazu. An einem Dienstagmorgen sitzt Pina Altu mit anderen Kollegen und Kolleginnen in einem der noch leeren Klassenräume. Teamsitzung der Klassenlehrer der 10. Klassen. Es geht um Prüfungstermine, um AGs, um vieles, was das Schuljahr so bringen wird. Meistens ist jedes Jahr aber das 13.14. oder 14.15. Ja, weißt du. Zwei Tage. Ja. Tagt heute nicht die Englisch-FK? Die sollte gestern tagen, die ist ausgefallen, aber die ist verschoben. Der Begriff soziale Ungleichheit und wie er mit Lebenschancen durch Bildung zusammenhängt, dieser Begriff wabert häufig einfach so in der Luft herum. Man kann ihn schlecht greifen, schlecht verstehen, wenn man keine konkrete Vorstellung davon hat, was genau das im wahren Leben bedeutet. Pina Altu, die weiß, was das bedeutet. Als Klassenlehrerin und auch als Leiterin der Abteilung 2 an der Herbert-Grillo-Gesamtschule, das ist die Abteilung für die Jahrgänge 8 bis 10. Jeden Tag ist sie mit schwierigen Situationen konfrontiert. Wenn Pina Altu wollte, dann könnte sie jetzt stundenlang Geschichten erzählen, wo ihr soziale Ungleichheit im schulischen Kontext begegnet ist. Material. Also ich persönlich gehe selten an die Klassenkasse dran. Ich habe das wirklich sehr gut zusammengespart. Damit können wir gut unsere Abschlussfeier, glaube ich, finanzieren oder irgendwelche anderen Sachen. Daraus kann man natürlich das Geld nehmen für Material. Dafür ist das eigentlich auch da. Ich habe das jetzt immer selber gekauft. Ich habe auch einen Materialschrank. Hatte ich dir, glaube ich, mal kurz erzählt, ja, gibt Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, warum, die sind alt genug, die müssen sich ihr Material mitbringen, ne? Die müssen Verantwortung tragen, ist auch richtig. Gibt aber auch Kinder, die können sich das nicht leisten oder Eltern, die können sich das nicht leisten. Und da, ich möchte einfach nicht, dass es daran scheitert. So. In Duisburg-Marxloh lebt gut jedes zweite Kind von der Grundsicherung. Kinderarmut ist hier ein riesiges Thema. Und die Lehrer und Lehrerinnen an der Herbert-Grillo-Gesamtschule sind damit Tag für Tag konfrontiert. Auch Katharina Krämer, die andere Klassenlehrerin der 10a, denkt, wenn sie über das Thema spricht, an ein für sie einschneidendes Ereignis. Kurz nachdem ich hier angefangen hatte, kam ich irgendwann, es war kurz vor 4, und es gibt im Ganztagsbereich diese Glastür und da steht unser Essenswagen, der immer rausgeschoben wird, dieser Kioskwagen, auf dem Kleckebrot und belegte Brote in den Mittagspausen liegen und ja, Obst. All das. Und dieser Wagen stand da und da lag noch Knäckebrot und da lagen noch Äpfel. Und dann stand ein kleiner Junge da vor der Tür und klopfte gegen die Scheibe und zeigte immer wieder auf diesen Wagen. Und dann habe ich die Tür aufgeschlossen und habe ihn gefragt, was er wollen würde. Und dann hat er mir gesagt, dass er sehr großen Hunger hätte und ob er bitte etwas zu essen haben dürfte. Und dann ist er zu diesem Wagen gegangen und dann habe ich gesagt, du kannst dir nehmen, was du möchtest. Dann hat er in seiner Handinnenfläche 5 Knäckebrot gestapelt und einen Apfel genommen und hat sich damit unter die Tischtennisplatte gesetzt und hat sich dort versteckt und das da gegessen. Aber es ist eben nicht nur ein Marxloh-spezifisches Thema. Und je höher die Armutsquoten vor Ort sind, desto schwieriger ist es natürlich, Chancengerechtigkeit herzustellen. Nächstes Beispiel, der Elternkontakt. Also ich erinnere mich an Elterngespräche, in denen wir 3 bis 4 Sprachen gesprochen haben. Französisch, Spanisch, Deutsch und dann nochmal Arabisch untereinander irgendwie. Viel auf Türkisch. Und ja, je mehr Sprachen man spricht, desto leichter ist es dann. Viele Eltern, die eher bildungsfern sind, haben große Hemmungen und auch irgendwie Respekt vor der Schule. Respekt im Sinne von sich nicht trauen, in die Schule zu kommen, dass das so eine Hürde ist, dieses Gebäude zu betreten oder was zu fragen, ins Sekretariat zu gehen oder ein Gespräch beim Schulleiter. Und letzte Woche Schulpflegschaftsabend gehabt. Ich hatte 9 Eltern da von 21. Ja, also es ist nicht leicht. Ein letztes Beispiel. Ein Problem, das viele Schulen, die besonders herausgefordert sind, in den vergangenen Jahren zunehmend beschäftigt, sind Schülerinnen und Schüler, die einfach nicht zum Unterricht kommen. Das Fachwort? Schulabsentismus. Und klar, man kann dann versuchen, das Ordnungsamt vorbeizuschicken. Aber wenn man die Kinder und Jugendlichen nicht verlieren will, dann kann oft nur helfen, wenn sich Leute einsetzen, denen sie vertrauen. Oder anders gesagt, auch das bleibt manchmal an den Lehrerinnen und Lehrern hängen. Also ich habe auch schon Schüler von zu Hause abgeholt und zur Schule gebracht. Und ich drohe auch immer damit. Ich sage, wenn du nicht zur Schule kommst, dann stehe ich jeden Morgen vor deiner Tür. Und die wissen, ich mache das und da haben die natürlich nicht so Lust drauf. Aber trotzdem, man kann auch nicht jeden kriegen. Ne? Also das ist auch so eine Sache, die man sich selber immer so sagen muss. Weil ich denke das trotzdem oft. Ich kann jeden irgendwie, ich schaffe das. Aber manchmal gibt es so Punkte, wo man sich selber sagen muss, na okay. Okay, du kannst nicht jeden an jeden drankommen, du kannst nicht jeden retten und du hast da auch noch 20 andere Kinder sitzen, die dich brauchen. Man kann an dieser Stelle den Kopf schütteln. Über all den Einsatz, der da förmlich aus Pina Altu herausplatzt. Oder man kann versuchen zu verstehen, warum sie das alles macht. Ich will, dass diese Kinder lernen, an sich zu glauben. Und ich will, dass sie wissen, dass es auch andere gibt, die an sie glauben. Und dass sie kämpfen müssen. Und dass sie vielleicht auch mehr kämpfen müssen als andere. Und dass sie es irgendwie für sich das schaffen, was sie schaffen möchten. Und ganz viel Potenzial sehen vor allem und auch aus denen rausholen. Weil wenn die nicht an sich glauben oder immer gelernt haben, wir sind irgendwo da unten in der Gesellschaft, dann trauen die sich ganz viel nicht zu. Und wer soll denn deren Potenzial sehen, wenn nicht wir hier? Okay, ich habe 3 Stationen. Das passt ganz genau. 2 machen immer eine Station, ihr braucht nicht viel Material. Materialien steht hier immer oben drauf. Wir nehmen mal das hier als Beispiel. Da oben steht, welches Material ihr benötigt für eure Station, Oma. Sport. Die 10a trainiert ringen. In der Sporthalle, die nur ein paar Fußminuten vom Klassenzimmer entfernt liegt, werden Matten aneinander geschoben, Stationen aufgebaut, Teams gebildet. Alle drücken sich ein wenig davor, sich mit Atakan an den Stationen zu duellieren. Der massige junge Mann gewinnt meistens. Wollen wir eine Vorstellung davon bekommen, warum etwas ist, wie es ist, müssen wir zurückblicken. Schauen, wie es sich entwickelt hat. Wenn wir das deutsche Schulsystem und die Probleme, die es gibt, in unserem Kopf ordnen möchten, kommen wir um den Blick in die Geschichte nicht herum. Dr. Benjamin Edelstein ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wirtschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er forscht unter anderem zu Schulpolitik. Und er kennt sich exzellent in der Geschichte des deutschen Schulsystems aus. Wie genau geht sie also, diese Geschichte? Also die Geschichte selbst ist natürlich wirklich sehr, sehr lang und geht auch weit hinter das 19. Jahrhundert zurück. Okay, so viel Zeit bleibt uns dann vielleicht doch nicht. Wo fangen wir also an? Die Frage, glaube ich, die dann jetzt hier eher zielführend ist, ist, wann entsteht eigentlich sowas wie ein richtiges Schulsystem? Also wo es dann wirklich auch so eine staatliche Kontrolle gibt und wo irgendwie die einzelnen Schuleinrichtungen in Bezug zueinander stehen und so. Dann nehmen wir das. Und das passiert eben in Deutschland relativ früh, also im internationalen Vergleich früh. Und in Deutschland kann man das auf den Beginn des 19. Jahrhunderts verorten, sogar ein bisschen spezifischer. Also es gibt den Napoleonischen Kriege. Deutschland wird da sozusagen niedergerungen und in eine existenzbedrohende Situation gebracht. Und in der Situation kommen dann quasi in der Verwaltung diese sogenannten Stein-Hardenbergschen Reformen, diese Verwaltungsreformen. Und Teil von diesen Verwaltungsreformen ist die Bildungsreform, damals für eine gewisse Zeit verantwortet von Wilhelm von Humboldt, der eigentlich so die Blaupause für ein Einheitsschulsystem schon entwirft. Ja? Also das Programm der allgemeinen Menschenbildung. Also da bewegen wir uns jetzt sozusagen um das Jahr 1807, 1808, 1809, 1810 herum, ne? Also Anfang des 19. Jahrhunderts, wo diese Bildungsreformer ihre Arbeit aufnehmen. Um dann allerdings, muss man sagen, in der Phase der Restauration, also als dann sozusagen letztlich Napoleon auch wieder zurückgeschlagen wird und die Konservativen in Deutschland wieder das Ruder übernehmen, ausgebremst wird. Diese positiven Impulse, die damals plötzlich aufkamen, die kommen also erstmal nicht mehr so richtig zum Tragen. Bestimmte Ideen aber, die bleiben. Zum Beispiel, dass Bildung zweckfrei sein soll. Oder auch, dass man zwischen Allgemeinbildung und beruflicher Bildung unterscheiden muss. Aber das kriegt dann in diesem konservativen Setting eine ganz andere Färbung, was man heute dann auch nachspürt. Ja? Also die Idee, dass nützliches Zeug am Gymnasium nichts zu suchen hat, wenn du so willst. Ja? Also die Humboldtsche Schule, das Gymnasium, wird dann eigentlich so eine Art elitäre Standesschule. Das war nicht das, was Humboldt im Sinn hatte. Ne? Für Humboldt war das Gymnasium die sozusagen oberste Stufe in einem stufenförmigen System, wo es keine Rolle spielen sollte, woher du kommst, was deine Eltern machen, sondern dass du da deine Begabungen entfalten kannst. Das ist aber nicht das System, was im 19. Jahrhundert dann entsteht, sondern es entsteht da ein selektives System, ein System, was stark differenziert ist, wo sich unterschiedliche Schulformen herausbilden, in der Tradition im Grunde auch des alten Systems. Also der Gegenspieler von Humboldt oder die Gegenspieler von Humboldt, die denken an die guten alten Bauern-, Bürger- und Gelehrtenschulen, ja, so wie das System auch vorher war. Und die Idee dahinter, auch klar, du bist in die Welt gesetzt, sozusagen, von Gottes Gnaden für einen bestimmten Zweck bestimmt. So, dieser Zweck ist dir mit der Geburt mitgegeben und Bildung und Erziehung haben auch keinen anderen Zweck, als dich auf diesem Pfad weiterzuführen, sozusagen. Oder sogar in der konservativen Denke auf diesem Pfad zu halten. Und das System zu reproduzieren, sozusagen, in seinen Ständen. Alles klar. Das klingt alles erstmal so, als sei das deutsche Schulsystem von Beginn an darauf ausgerichtet, dass Kinder in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden, dass ausdifferenziert wird, dass die einen Kinder in der Schule eigentlich nichts mit den anderen Kindern zu tun haben. Ganz so einfach ist das aber nicht, sagt Benjamin Edelstein. Denn soziale Mobilität, die habe es damals durchaus gegeben. Die gibt es. Ja, es ist kein geschlossenes System. Und gerade das Gymnasium in der Frühphase ist eher vergleichbar mit einer Gesamtschule. Ja, und das hat damit zu tun, dass quasi die staatlichen Kassen auch noch relativ begrenzt sind. Das heißt, die Gymnasien müssen sich selbst finanzieren. Und gleichzeitig haben wir sozusagen in Deutschland ein System mit diesem Berechtigungswesen, was da auch entsteht, auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Also der Schulabschluss, den du erwirbst, der berechtigt dich dazu, an einer bestimmten Stelle weiterzumachen. Das Abitur berechtigt dich zum Studieren. Jetzt hast du quasi auf dem platten Land, gibt es natürlich überall kleinere Ortschaften mit einer gewissen Staatsbeamtenschaft, die sozusagen mindestens studieren muss, um die Jurisprudenz oder die Medizin oder wo auch immer. Aber das sind natürlich viel zu wenige, um eine Schule zu finanzieren. Und deshalb hast du an diesen Gymnasien in der Unterstufe eine relativ breite Population und die gehen dann einfach ab, da wo es sozusagen für ihren weiteren Lebensweg funktional ist. Die Geschichte des deutschen Schulsystems, sagt Benjamin Edelstein, ist die Geschichte eines Systems, in der die ursprüngliche Multifunktionalität des Gymnasiums, so wie er es hier beschreibt, mit der Zeit immer mehr herausgedrückt wird. Kurze Erinnerung an den Gedanken, den Benjamin Edelstein für etwa 2 Minuten formuliert hat. Für Humboldt war das Gymnasium die sozusagen oberste Stufe in einem stufenförmigen System, wo es keine Rolle spielen sollte, woher du kommst, was deine Eltern machen, sondern dass du da deine Begabungen entfalten kannst. Im Laufe der Zeit wächst sich dieser Ursprungsgedanke also mehr und mehr raus. Und das sorgt dafür, dass sich etwas anderes entwickelt. Das System differenziert sich nach unten aus. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts passiert das vor allem. Da entsteht, was Bildungshistoriker das sogenannte Klassenschulsystem nennen. Ja, es wird alles ein bisschen geordneter. Es wird dann auch gesetzlich alles reguliert. Auch die Übergänge werden reguliert. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, im Laufe dieser sogenannten Systembildungsphase, hast du dann sozusagen ein dreigliedriges Schulsystem, was im Grunde schon alle Merkmale der heutigen Zeit hat. Wir sind jetzt schon nah dran an einem System, das wir mit dem vergleichen können, das sich bis heute in Deutschland hält. Das mehrgliedrige Schulsystem setzt sich durch. Also du hast sozusagen die Volksschulen als Schulen für die breite Masse, die Realschulen oder Mittelschulen für die, sagen wir mal, also für den Mittelstand und die Gymnasien für die quasi studieninteressierte Elite, wenn du so willst. Ja, also nicht zu schematisch denken, da gibt es Bewegung in dem System und auch die Gymnasien nehmen doch einen erheblichen Teil auch von Personen auf, deren Eltern jetzt nicht schon studiert waren. Aber das sind die Grundzüge des Systems. Damals, also im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, war das System, das hier entstanden ist, extrem progressiv. So erzählt es Benjamin Edelstein. Im Ausland wird es für seine Effektivität bewundert. Und auch der Erfolg gibt ihm recht. Ein vergleichsweise großer Anteil der Menschen kann damals lesen und schreiben. Die Volksschulen waren auch im internationalen Maßstab durchaus auch sehenswerte Schulen. Ne? Und gleichzeitig hatte man so eine da auch noch recht überzeugende Ideologie dazu installiert, eine zweifache, wenn man so will. Also die Gesellschaft ist funktional differenziert, deshalb ist es ja nur logisch, dass die Schulen auch funktional differenziert sein müssen. Und dazu kommt so eine quasi begabungstheoretische Strömung, das ist dann eher auch stärker wissenschaftlich. Beides hat auch quasi eine wissenschaftliche Vertreterschaft, die Begabungstheorie. Es sind ja nicht alle gleich intelligent und nicht alle quasi für dasselbe kognitive Ziel fähig. Und auch deshalb muss man differenzieren. Doch genau dieses absolut differenzierende System trifft schließlich auf eine Gegenströmung. Und diese Gegenströmung sieht ihr Momentum mit dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 gekommen. Die konservative Oberherrschaft endet, Auftritt der Sozialdemokratie. Bitte. Und da versucht dann die Sozialdemokratie als quasi als Fürsprecherin der weniger Privilegierten und weniger Betuchten ein quasi progressives Moment einzubringen, also eine gemeinsame Schulzeit für alle Schülerinnen und Schüler. Eine Sache fehlt nämlich noch. Eine Sache, die so essentiell für unser heutiges Schulsystem ist. Eine Schulform, die bleiben wird, ohne die das System nicht mehr denkbar ist. Eine Grundschule gibt's noch nicht. Die Grundschule. Aber da musste man natürlich schon, und das ist jetzt im internationalen Vergleich auch total wichtig, gegen ein schon relativ beharrungsmächtiges und etabliertes System ankämpfen. Insbesondere die Gymnasien, aber auch die Realschulen, die waren ja grundständig. Und die fing an ab Klassenstufe 4 und es gab dann quasi dreijährige Vorschulen, private Vorschulen. Das waren dann die Zulieferbetriebe sozusagen für die einzelnen Schulformen. Und die mussten abgeschafft werden und man musste sozusagen die Eltern der Mittelschülerinnen und Mittelschüler und Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, das Gendern ist nicht ganz richtig, weil sie natürlich überwiegend schon auch noch männliche Schüler, gegen die musste jetzt durchgesetzt werden, dass in Anführungsstrichen ihre Kinder mit den Schmuddelkindern zusammen jetzt 4 Jahre oder 6 Jahre oder vielleicht sogar 9 oder 10 Jahre gemeinsam zur Schule gehen. Am Ende werden es 4 gemeinsame Schuljahre. Am 31. Juli 1919 wird in Deutschland die Grundschule eingeführt und danach nie wieder abgeschafft. Der Grundgedanke ist, es soll eine gemeinsame Schule geben. Und die wird dann am Anfang der Weimarer Zeit auch durchgesetzt, gegen die Widerstände und mit einem, zumindest einem sehr revolutionären Effekt. Die Schule selbst, die Grundschule, über die Notenvergabe und die Zeugnisse beginnt quasi den Übergang in die weiterführenden Schulen zu monopolisieren. Das ist ja vorher nicht so gewesen. Ja? Also eine bürokratische Zuteilungsapparatur von Lebenschancen entsteht, in der angefangen bei der Grundschule, Berechtigungen ausgestellt werden, basierend auf der in Anführungsstrichen objektiv festgestellten Leistung. Nochmal kurz Stopp. Das geht so schnell. Aber das, was Benjamin Edelstein hier sagt, ist wichtig. Er sagt, ein Effekt der Einführung der Grundschule war, dass die Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit quasi vorsortiert werden. Das klingt hart, aber seien wir ehrlich. Bürokratische Zuteilungsapparatur von Lebenschancen, wie Benjamin Edelstein es nennt, klingt härter. Und es ist ja wahr. Mit der Grundschule entsteht ein System, das am Ende der gemeinsamen Lernzeit sortiert und gleichzeitig jedem die Chance geben soll, gemessen an den eigenen Leistungen den persönlich passenden Weg zu gehen. Wer gehört wohin? Und das ist natürlich ein System, was dann auch gesellschaftlich in der Demokratie mehr Legitimation beanspruchen kann. Es ist doch formal allen der Weg offen. Ja, dass es dann noch milieuspezifische Faktoren gibt, die verhindern, dass quasi diese formale Chancengleichheit dann auch umgemünzt wird, übersetzt wird in reale Chancen. Das ist eine andere Diskussion. Eine andere Diskussion, die bis heute andauert. Womit wir wieder im Hier und Jetzt wären. Kurze Trinkpause für die 10a, die noch immer in der Sporthalle miteinander ringt. Alle greifen zu ihren Wasserflaschen. Pina Alto nimmt sich ihr Handy und fährt die Musik hoch. Wir lernen unsere ersten Schritte und stehen dann vor der Klippe. Junkies holen sich noch ein Ticket, in Alufolie gewickelt. Kein Danke, kein Bitte, wie der Isian bin auf jene Raki. Geld gestapelt wie die Emirate oder wie auf Essensmarken. Der Magen gefickt, wie willst du nur draußen deine Suppe genießen? Wenn die Straßen nach Hundekot riechen, da wo Hunderte und Tote liegen. Da wo sich Kumpels erschießen, da wo sich Freunde erstechen. Pharmazeute kann fressen, wir sind so wie vom Teufel besessen. Über der Straße, trotzdem stinkt es nach Pisse. Für immer gefangen in meinen Händen. Frankfurt ist mein Flitschen. Minus 10 Grad auch im roten Haus. Sieht man noch, wie das Licht brennt. Sie hat Angst und ich hör's an ihrer Stimme. Sie sagt, lass mich nicht allein. Um diese Zeit brauch ich noch ein bisschen Bäder. Denn in Offenbach am Main geht die Sonne auf um eine Stunde später. Und immer wenn du weinst, bist es so, als hätte es in der Nacht geregnet. Sie sagt, lass mich nicht allein. Um diese Zeit brauch ich noch ein bisschen Bäder. Sie flüstert in mein Ohr. Das Problem an Diskussionen über das deutsche Schulsystem ist, dass wir alle mindestens einmal Teil dieses Systems waren. Da ist dieses Bild in unseren Köpfen, das einmal geschaffen wurde, als wir selber Schülerinnen und Schüler waren und das unseren Blick auf Schule ein Leben lang prägt. Da ist das Quietschen der Kreide auf der Tafel, das uns zusammenzucken lässt. Da ist der muffige Schwamm, nass triefend, der jahrelang nicht gewechselt wurde. Da sind die Tischreihen, die Stuhlreihen, die Lehrerin, die vorne steht und der Schüler, der hinten sitzt. Da ist dieses eine Bild in unserem Kopf, wie eine Schule aussieht und wie sie funktioniert. Dieses eine Bild, das später prägt, wie wir über Schule denken, wie wir über sie sprechen, wie sie sich unserer Vorstellung nach entwickeln soll und was es braucht, damit Schülerinnen und Schüler gut lernen. Das Problem, bei jedem von uns sieht dieses Bild anders aus. Wenn wir darüber sprechen, was besser laufen könnte im deutschen Schulsystem, laufen wir Gefahr, in dieser Weise nach unseren Vorerfahrungen zu urteilen. Und wenn es uns gelingt, uns davon frei zu machen, suchen wir beinahe automatisch nach Teilbereichen, auf die wir unsere Argumentation stützen können. Wer über ein System diskutiert, kann dies immer nur mit dem Blick auf diese Teilbereiche machen, weil die Diskussion ansonsten eben zu kompliziert, zu ausufernd würde. Wir sprechen dann über die ganz speziellen Probleme. Die Probleme, die auf der Hand liegen. Fehlende Lehrkräfte, marode Schulgebäude, ausbleibende Digitalisierung. Keines dieser Themenfelder ist alleine für ein kriselndes System verantwortlich. Klassenübergreifender Unterricht, der massive Ausbau multiprofessioneller Teams in Schulen, All das sind wichtige Aspekte auf dem Weg hin zu einem besseren System. Aber sie allein sind nie die Lösung aller Probleme. Und dennoch ist es wichtig, diese Teilbereiche in den Blick zu nehmen, um die Probleme dahinter besser zu verstehen. Um überhaupt Ansatzpunkte zu haben, das System besser und gerechter zu machen. Okay, wie nennt man diesen Satz, den wir da? Den Satz nennt man? Montags dritte Stunde. Deutschunterricht bei Katharina Krämer. Die 10a beschäftigt sich mit der Frage, wie eine gute Einleitung für eine Textzusammenfassung aussehen sollte. Alles klar, okay. Alles. Was meint denn Tatte? Und? Jemand eine Ahnung? Was ist denn Tatte? Habe ich mir das ausgedacht, weil ich wieder schlaflose Nächte hatte und dachte, ach, überlege ich mir mal Tatte. So. Das ist eine Eselsbrücke für euch. Was heißen die einzelnen Buchstaben? Frau Kaya, kannst du einen Buchstaben schon mal zuordnen? Titel. Ja, toll. Warte, so schnell bin ich gar nicht. Titel, da haben wir Autor. Ja. Also nochmal kurz für alle. Titel, Autor, Thema, Textsorte, Erscheinungsjahr. Hervorragend. Das ist unser Tattesatz. Ja, ich habe Deutsch und Geschichte studiert. Die Auswahl war nicht riesengroß, aber doch, es gab eine Auswahl an Stellen. Und der Termin hier war der erste und ich bin zu jeder Schule gefahren, habe mir die Schulen angeguckt. Und so verrückt das für den einen oder anderen klingen mag, aber ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Kannst du erklären, warum? Weil es ehrlich ist. Es ist hier so, wie es ist. Hier liegt der Müll. Hier ist nach dem Schulunterricht Bambule. Hier geht's rund. Aber es ist ehrlich und ich mag es, wenn es ehrlich ist. Ihr Referendariat machte Katharina Krämer an einem Gymnasium in Essen. Ähnliche Sozialstruktur wie an der Herbert-Grillo-Gesamtschule, sagt sie. Schwache Einkommensstrukturen, herzliche Kinder, aber auch viele Probleme, die damit verbunden sind. Und da ich dachte, dass mein Beruf über das Wissen vermitteln hinausgehen sollte, weil ich selbst keine leichte schulische Biografie habe, also sag mal, ich habe ein paar Brüche in meiner Bildungsbiografie, auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur gemacht und mit zwei Kindern studiert. Also es war insgesamt auch etwas anders. Habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht das Verständnis für kompliziertere Situationen nutzen sollte und an eine Schule gehen sollte, wo es den Schülerinnen und Schülern auf etwas bringt, dass ich vielleicht auch keine gerade Lebens- bzw. Bildungsbiografie habe. Kurzer Check. Atakan, was ist Katharina Krämer so für eine Lehrerin? Ja, die ist später gekommen, aber beschweren kann ich mich auch nicht bei Frau Krämer. Die hilft auch. Die ist auch ein bisschen anstrengend, aber es bringt doch was, weil, sagen wir mal, wir haben jetzt keinen anstrengenden Lehrer, da machen wir auch nichts, chillen und so. Aber bei Frau Krämer, die sagt halt, gib Gas und so, wir lernen und so. Katharina Krämer weiß noch genau, wie das war, als sie hier ankam. Wie ihr Eindruck war von der Schule, von den Schülerinnen und Schülern, dem Schulleiter. Ich bin hier rumgelaufen, habe den Briefkasten gesucht, verzweifelt und auch erfolglos. Die Schülerinnen und Schüler, die dann am Wochenende auch in ihrer Freizeit hier auf dem Schulhof abhingen, waren sehr bemüht, mit mir diesen Briefkasten zu finden. Es war nett, es war herzlich, ja, und das hat mir gefallen. Und dann bin ich jetzt zum Vorstellungsgespräch gekommen und auch das war sehr, sehr nett, sehr offen, sehr herzlich. Und ich hatte vorher schon einen Termin mit dem Schulleiter, mit dem Herrn Zander. Thomas Zander, der Schulleiter, das ist der hier. Was war das nochmal? Mein Name ist Thomas Zander, ich bin Schulleiter hier an der Herbert-Keller-Gesamtschule. Okay. Zu dem kommen wir gleich. Zuerst klären wir noch, wie es mit Katharina Krämer und der Schule weiterging. Er hat mich durch die Schule geführt, eine Woche vorher ungefähr. Ich war mit ihm in der Mensa essen. Und der erste Eindruck, den ich hatte, bestätigte sich schon an diesem Termin, als ich hier durch die Schule gelaufen bin mit dem Schulleiter. Und ja, in dem Gespräch dann war eigentlich klar, dass ich hier mein Herz verloren habe. Seitdem ist sie, neben Pina Altu, die Klassenleitung der 10a. Katharina Krämer gehört zu einer der knappsten Ressourcen im deutschen Bildungssystem. Personal. Genauer Lehrpersonal. Oder wie Atakan diesen Themenkomplex einläuten würde. Natürlich gibt es da ein paar kleine Macken. Zum Beispiel Lehrermangel haben wir. Und das ist wirklich kritisch, würde ich sagen, weil wir sind ja 10-Klässler. Wir schreiben eine Abschlussprüfung. Und die ist halt sehr wichtig so. Also ich sag das jetzt nochmal. Okay, alles klar. Mein Name ist Thomas Zander. Ich bin Schulleiter an der Herbert-Grillo-Gesamtschule in Duisburg-Marxloh. Thomas Zander ist seit 2003 an der Herbert-Grillo-Gesamtschule. 2014 gab es hier im Schulleitungsteam so, ich sag das mal so, etwas locker. Es gab so gewisse Auflösungstendenzen. Es gab schwierige Situationen mit Personen und Konstellationen von Personen. Und ja, ich habe auch dann tatsächlich mich bei dem Gedanken ertappt, soll ich die Schule wechseln, gehe ich hier weg? Und dann kam eben der Gedanke, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich gehe weg oder ich mache den Schulleiter hier an der Schule. Er machte den Schulleiter. Seitdem steht er vor derselben Herausforderung Jahr für Jahr. Er muss Personal finden, von dem es viel zu wenig gibt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind die Menschen. Und die Menschen sind das Allerwichtigste. Am Ende brauchen wir immer Menschen. Und das ist auch eine meiner und auch in Schulleitung unserer ganz wesentlichen Aufgaben, immer wieder im Gespräch zu sein, sowohl mit den Behörden, mit der Bezirksregierung, wie können wir an Personal kommen, aber dann auch wirklich zu suchen. Wo sind Menschen, die gerne hier arbeiten möchten, die gerne hier sein wollen? Als Thomas Zander diese Sätze in das Mikrofon spricht, das vor ihm aufgebaut ist, befindet er sich gerade wieder an dem Punkt der Suche. Sie brauchen Lehrerinnen und Lehrer. Doch dass sie einmal alle ausgeschriebenen Stellen besetzt bekommen, keine Chance. Nein, wir bekommen nicht alle besetzt. Marcel Helbig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, der kennt diese Geschichten natürlich auch. Das Problem ist zum einen gerade diese Brennpunktviertel, aber wir sehen das gerade massiv auch im Osten, das ist gerade der ländliche Raum, der blutet komplett aus. Okay, bevor es weitergeht, brauchen wir mehr Infos. Hier kommt das Faktenblatt zum Thema Lehrkräftemangel in Deutschland. Bis 2035 fehlen Deutschland laut der Prognose der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2023 an den allgemeinbildenden Schulen etwa 46.000 Lehrkräfte. Hier muss man etwas unterscheiden. Die Kultusministerkonferenz, kurz KMK, geht davon aus, dass es im Grundschulbereich bis 2035 sogar einen leichten Überschuss an Lehrkräften geben wird. Gleiches gilt für die gymnasiale Oberstufe. An Schulen der mittleren Bildung und an Förderschulen liegt das Defizit bis 2035 zusammengerechnet jedoch bei gut 55.000 Lehrkräften. Wichtig zu wissen, unterschiedliche Prognosen kommen hier zu sehr unterschiedlich hohen Zahlen. Und Thomas Zander, der merkt diesen Mangel an Lehrkräften natürlich jedes Jahr aufs Neue am eigenen Leib. Gerade jetzt merken wir, dass es immer enger wird. Ich habe jetzt wieder 7 Stellen, kann ich jetzt gerade wieder ausschreiben. Die Auswahlverfahren sind nächste Woche. Ich habe auch für die 7 Stellen habe ich 30 Bewerbungen und davon sind noch mal ungefähr 20 Seiteneinsteiger. Und wir wären happy, wenn wir von diesen 7 Stellen, die wir jetzt ausschreiben können, wenn wir 3, 4 besetzen können. Das wäre schon gut. Kurze Begriffserklärung. Unter Quereinsteigern versteht man in aller Regel Lehrkräfte, die ein Referendariat gemacht haben, aber eben kein Lehramtsstudium. Sie bringen das Fachwissen, das sie in einem Fachstudium erworben haben, an Schulen und sollen die sogenannten Mangelfächer füllen, für die nur wenige Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Häufig sind das naturwissenschaftliche Fächer. Seiteneinsteiger hingegen steigen direkt als Lehrkräfte ein, haben also weder ein Lehramtsstudium noch ein Referendariat absolviert, aber machen eine berufsbegleitende Qualifikation. Sie bringen oftmals Berufserfahrung aus ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld mit, müssen aber nicht zwangsläufig einen Masterabschluss in ihrem Fachgebiet aufweisen. Die einzelnen Einstiegsmöglichkeiten für Quer- und Seiteneinsteiger unterscheiden sich in den einzelnen Bundesländern voneinander und auch die Begriffe werden nicht immer ganz trennscharf genutzt. Aber so sieht das Konzept im Groben aus. Historisch gesehen waren Quer- und Seiteneinsteiger als eine Notlösung gegen den Lehrkräftemangel gedacht. Doch dass man sich von dieser Lösung wieder abwendet, davon spricht heute niemand mehr. Zu groß ist die Not. Im Mangel sieht man eigentlich, wo es halt die großen Probleme halt da sind. Also wie eben schon mal gesagt, also Brennpunktschulen, ländlicher Raum, massiv halt so. Und dann sehen wir aber auch riesige Unterschiede zwischen Gymnasium und Nicht-Gymnasium. Also während in fast keinem Bundesland wir eine Unterdeckung der Gymnasiallehrer haben, haben wir eine massive Unterdeckung in vielen Bundesländern, was die zweite oder zweite und dritte Schulform angeht. Das ist selbst in Bayern, zeigen die Prognosen, dass, das wurde mal als ein Land noch dargestellt, wo alles noch relativ gut läuft. Das sind die Mittelschulen, was früher die Hauptschulen waren. In den nächsten 10 Jahren haben die teilweise Unterdeckungen von dem, was sie benötigen, von 60-70%. Und das ist eher noch das Gut. Also wenn wir jetzt schon sagen, es ist schlimm, dann wissen wir, das wird noch viel schlimmer und von unten kommt quasi auch nichts nach. Das ist auch ein sehr spannendes Thema in der Diskussion und Debattenlage, auch in der KMK. Die Frau, die diesen Politikerinnensatz sagt, ist Christine Streichert-Kleveau. Christine Streichert-Kleveau ist Bildungsministerin im Saarland und im Jahr 2024 zusätzlich noch Präsidentin der Kultusministerkonferenz, dem Gremium, in dem die einzelnen Bundesländer zusammenarbeiten. Das Bildungsministerium in Saarbrücken, in dem Christine Streichert-Kleveau an einem Frühlingstag sitzt, sieht von außen selbst fast wie ein Schulgebäude aus. Wäre da nicht der Pizzaladen, der im selben Gebäude im Erdgeschoss untergebracht ist? Kurze Einordnung. Wofür ist die Kultusministerkonferenz eigentlich da? Die Kultusministerkonferenz ist Initiator und Garant für die Sicherung von Qualitätsstandards in Schule, Berufsbildung und Hochschule, für die Anerkennung von Berufsqualifikationen sowie die Förderung von Kooperation zwischen Einrichtungen der Bildung, Wissenschaft und Kultur. So beschreibt sich die KMK selbst. Fragt man Christine Streichert-Kleveau, die im Jahr 2024 Präsidentin des Gremiums ist, was für sie die größten Probleme sind, vor denen schulische Bildung in Deutschland steht, dann kommt sie natürlich sofort zum Lehrkräftemangel. Wo kommen die Lehrerinnen und Lehrer her? Also wir haben zum einen, glaube ich, ein Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen müssen, dass nämlich immer noch sehr viele Lehrerinnen und Lehrer ihr Studium abbrechen. Das heißt, sich zunächst entschieden haben, junge Menschen, die sich entschieden haben, Lehrer oder Lehrerin zu werden, das Studium nicht zu Ende führen. Gut 50.000 Menschen. So viele fangen jedes Jahr in Deutschland ein Lehramtsstudium an. Das Problem? Nur etwa 30.000 beenden es auch. Und auch im anschließenden Referendariat entscheidet sich ein weiterer Teil, vorzeitig aufzuhören und zu gehen. Verschaffen wir uns also einmal einen kurzen Überblick, worüber die Länder diskutieren, wenn sie darüber sprechen, dass der Lehrkräftemangel in Deutschland bekämpft werden muss. Wir diskutieren das in der KMK. Zum einen in der Frage, wie können wir die Verzahnung im Studium bereits zwischen Schule und dem Lehramtsstudium ermöglichen. Und da gibt es Überlegungen, die bis hin zu einer dualen Ausbildung, also einem dualen Studium in dem Falle, reichen. Hier sind wir an einem heiklen Punkt. Denn genau um diese dualen Studiengänge gibt es einigen Streit. Anfang 2024 hat die KMK ein Reformpaket verabschiedet, welches vorsieht, dass in Zukunft duale Lehramtsstudiengänge eingerichtet werden sollen. In unterschiedlichen Modellen würden dabei ein Studium und die Arbeit an der Schule miteinander verzahnt. Beispielsweise, indem Bachelorstudenten einen Arbeitsvertrag mit einer Schule schließen, bezahlt werden und tätig sind, während sie zusätzlich ihr Studium absolvieren. Auch weitere Modelle werden aktuell diskutiert. Die KMK sagt, dass diese dualen Modelle die grundständige Lehramtsausbildung nicht ersetzen sollen, sondern eine zusätzliche Möglichkeit seien, um dem Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Und hier wird es spannend. Denn einige der schärfsten Kritiker an dieser Entwicklung kommen aus einem Gremium, das der KMK sehr nahe ist, der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, SWK, ist ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz. Ihr gehören 16 BildungsforscherInnen aus unterschiedlichen Disziplinen an. Die SWK berät die Länder bei der Weiterentwicklung des Bildungswesens. Das macht sie seit 2021. Denn da einigte sich die KMK auf die Einrichtung der SWK. Ende 2023 brachte diese SWK dann ein lang erwartetes Gutachten heraus und sprach sich dafür aus, dass man bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern auf Qualität setzen solle. Ein Augenmerk lag dabei auf der Empfehlung, dass man Studium und Referendariat weiter getrennt und hintereinander laufen lassen solle. Zusammengefasst, wer erst einmal gutes Fachwissen sammelt, ist auch später im Job handlungsfähiger. Ein zentraler Kritikpunkt an den Plänen der KMK: Es ist nicht klar, wie die Studierenden an den Schulen begleitet werden sollen. Felicitas Thiel, die Co-Vorsitzende der SWK und Professorin für Schulpädagogik und Schulentwicklungsforschung, wies beispielsweise darauf hin, dass es in Berlin Schulen gäbe, an denen schon jetzt 80% des neu eingestellten Personals Seiteneinsteiger seien, und stellte die Frage in den Raum, wer eigentlich wen bei der Arbeit im Blick haben und anleiten solle, wenn kaum einer mehr mit einem abgeschlossenen Lehramtsstudium an die Schulen käme. Mit ihrem Vorschlag unterschiedlicher Modelle der dualen Ausbildung stellte sich die KMK damit gegen die Empfehlung des Expertenrats, der darauf hinwies, dass es zwischen der Einstellung gut ausgebildeter Lehrkräfte und dem schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern einen starken Zusammenhang gebe und dass die Zugangsschwellen zum Lehrerberuf eigentlich erhöht statt abgebaut werden müssten. Und die Ständige Wissenschaftliche Kommission hat uns mit auf den Weg gegeben, den Gedanken, wir sollen auch an den Strukturen jetzt nicht allzu viel verändern, weil das ja dann auch wieder Ressourcen verschlingt. Und wir sollten uns stattdessen eher darum kümmern, die bestehenden Strukturen eben qualitativ zu verbessern. Das ist deren Ansatz. Trotzdem glaube ich, und dieses Phänomen haben wir jetzt in einigen Bundesländern schon, wenn ich nicht mehr genügend Lehrerinnen und Lehrer habe, mit denen ich den Unterricht organisieren kann, wenn ich sogar schon Diskussionen in Bundesländern habe, auf eine 4-Tage-Woche umzusteigen, dann muss ich auch ernsterweise mich nochmal mit der Frage beschäftigen, wie komme ich denn an diese Ressource ran? Und natürlich ist die Idee eines dualen Studiums jetzt genau an der Stelle an. Das Gutachten der SWK ist meines Erachtens an der Stelle nicht offen genug, weil wenn man mit heutigen jungen Studierenden, aber auch frischen Absolventinnen eines Lehramtsstudiums spricht, dann sagen die schon, klar, sie hätten sich früher auch einen Einsatz in Schule gewünscht. Thomas Zander, dem Schulleiter der Herbert-Grillo-Gesamtschule, nützen all diese Debatten erstmal nichts. Er muss schauen, wie er die ausgeschriebenen Stellen besetzt bekommt. Die allermeisten dieser 30 Leute, die sich jetzt hier beworben haben, haben sich an vielen Schulen beworben. Ganz wenige, die sich dann nur bei uns bewerben. Kommt auch vor, die sagen uns das manchmal auch. Also es gibt auch so Goldstücke dazwischen, die wirklich sagen, also ich will unbedingt nur an ihre Schule, weil ich habe mich schon erkundigt oder ich kenne die und die Leute, ich kenne ihre Arbeit und ich möchte Teil des Teams werden. Das kommt auch zwischendurch schon mal vor. Ja, ist aber eher die Ausnahme, aber es ist natürlich immer ganz toll, wenn sowas passiert. Ja, sie ist dabei. Wer könnte für mich einspielen? Die Sonne, die Hitze und der Staub hängen über allem, als die Herbert-Grillo-Gesamtschule ihr Sportfest veranstaltet. Auf einem großen Sportplatz ganz in der Nähe der Schule sammeln sich die Schülerinnen und Schüler klassenweise. Sie treten gegeneinander in verschiedenen Disziplinen an. Weitsprung, ein Fußballparcours, Staffellauf. In der 6b suchen Dagmar Stadler und der stellvertretende Klassenlehrer Alfred Dade nach einem Ersatz für eine Schülerin, die eigentlich laufen müsste, aber Bauchschmerzen hat. Claudia soll es richten. Doch das ansonsten überhaupt nicht auf den Mund gefallene Mädchen ist sich nicht sicher. Okay, jetzt musst du gleich rennen. Bist du gut im Rennen? Eigentlich ja, aber ich habe jetzt Fußschmerzen. Was hast du, echt? Ja, weil ich gerade mit meinen Freunden so 3 Runden gerannt, jetzt kann ich mal meinen Fuß. Okay, aber gleich ist nur dieses Stück, oder? Ja, nur dieses Stück. Na, das schaffst du doch. Ja, schaffe ich. Du, ich glaube. Wenn aber Kinder schneller als ich sind, dann... Dann liegt's am Fuß. Claudia schafft es natürlich, keine Frage. Und auch die 10a ist an diesem Tag erfolgreich unterwegs. Wenn eine Klasse im Staffellauf und letztlich das gesamte Sportfest gewinnt, dann klingt das ungefähr so. Die Stimmung an diesem Tag ist gut. Und während an dem einen Tag das fantastische Wetter noch sehr willkommen ist und die Schülerinnen und Schüler gut drauf sind, wissen einige hier schon, dass genau dieses Wetter gerade zu einem massiven Problem für die Schule wird. Denn schon am Tag nach dem Sportfest ist an normalen Unterricht nicht mehr zu denken. Achtung, es kommt Durchsage. Ja, Vorschuss. Ja, es geht um die Baustellensituation. Die Baustellensituation. Klingt dramatisch, oder? Nach Notfall, nach Notfallplänen, nach einer Situation, die so nicht sein sollte. An erster Stelle erstmal einen herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen für ja, ihren Sondereinsatz, was die Pläne angeht. Es scheint relativ gut funktioniert zu haben, weil alle sich sehr flexibel gezeigt haben. Also vielen Dank dafür. Die erste große Pause wird so gestaltet, dass die Kurze Zeit, nachdem Thomas Zander seine Durchsage gemacht hat, sitzt er an einem Besprechungstisch in einem Nachbarraum seines Büros und macht einmal kurz klar, was genau an der Schule gerade los ist. Wir haben also zum einen Sanierungsarbeiten. Das sind Sanierungsarbeiten im Bereich Akustik, Barrierefreiheit und energetische Sanierung. Das sind Mittel, die vom Bundesbauministerium 2016 direkt an unsere Schule, beziehungsweise an Schulträger für unsere Schule geflossen sind. 4 Millionen Euro, die werden jetzt umgesetzt. Und das macht im Moment enormen Druck. Und ja, energetische Sanierung, da werden Fenster gemacht. Aber im Grunde muss man sich so vorstellen, da werden die verfaulten Fenster, die mittlerweile auch schon mit Brettern zugeschraubt sind, die werden also ausgetauscht gegen neue. Ja, und dann hat man nicht mehr alle Handwerker bekommen, die man für andere sinnvolle Dinge noch brauchte. Und so ist es dazu gekommen, dass wir jetzt an 2 Gebäuden eine komplette Fassadensanierung haben. Da werden also aus Backsteinmauerwerk werden komplett alle Fugen rausgeschlagen, gesandstrahlt und dann wird neu verfugt. Im Spätsommer 2023 sind genau diese Sandstrahlarbeiten das Problem. Es hat lange nicht geregnet. Auf dem Schulhof sieht man vor allem eines: Staubwolken. Ja, es gibt ja eine Beregnungsanlage, ne, die im Grunde installiert ist für diese Sandstrahlarbeiten. Aber heute hat mir der Chef der Firma, die diese Sachen durchführt, gesagt, ja, die schafft das eben nicht so, wie es theoretisch gedacht ist. Die Situation hat sich über mehrere Tage immer weiter zugespitzt. Im Grunde hat es eine Versammlung mit dem Kollegium gegeben. Das war am Montag und die war in der Mittagspause. Und am Nachmittag habe ich dann im Grunde schon Schulträger, also Stadt Duisburg und Bezirksregierung, Schulaufsicht in Düsseldorf informiert, wie die Situation ist und was ich aufgrund dessen tun muss. Und ja, es ist letztendlich von beiden mitgetragen worden. Was genau Thomas Zander aufgrund der Situation tun muss? Kurzum, die Herbert-Grillo-Gesamtschule wird in diesen Tagen teilgeschlossen. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler muss nun morgens kommen, der andere am Nachmittag. Nur so lassen sich die nutzbaren Räume so einteilen, dass der Unterricht zumindest eingeschränkt weiterlaufen kann. Genau, die wirbeln Staub auf, praktisch bei uns vor Ort. Und so, dass eben tatsächlich ich als Schulleiter sagen muss, da ist die Gesundheit der hier Tätigen, sowohl der Erwachsenen als auch der Schülerinnen und Schüler, gefährdet. Wir haben ja auch bei 780 Schülerinnen und Schülern, fast 100 Personen Personal, haben wir auch immer Leute, die Atemwegsvorerkrankungen haben, die Allergiker, Asthmatiker sind und so etwas. Und ja, die Situation war nicht mehr tragbar. In diesen Tagen beschäftigen alle Beteiligten an der Herbert-Grillo-Gesamtschule die Folgen der Sanierungsarbeiten ganz besonders. Doch tatsächlich sind das nicht die einzigen Bauarbeiten, die auf dem Schulgelände stattfinden. Presslufthammer, Bohrer, Bauarbeiter, die Gerüste auf- und abbauen. Manchmal wirkt es auf dem Schulhof, als lieferten sich die Schülerinnen und Schüler ein Duell mit den Baufirmen. Wer denn nun wirklich lauter sein kann? Ja, dann haben wir die Campus-Baustelle, Campus Marxloh, auch auf unserem Schulgelände. Ein Rohbau, der jetzt steht. 2014 haben wir begonnen mit einem pädagogischen Konzept. Sind wir also aufgefordert worden, von der Stadt eins zu schreiben. Wie kann Schule mit außerschulischen Partnern tatsächlich ganz eng kooperieren, auch räumlich, nicht nur inhaltlich. Am Ende ist da dieses Campusgebäude auf unserem Schulhof daraus entstanden, mit einem großen Vorlauf an Beteiligungsprozessen etc. Wir sind sehr froh, dass das grundsätzlich passiert, aber über die Dauer dieses ganzen Projektes, was auch immer wieder auf der Kippe stand, dass die Stadt überlegt hat, abreißen wäre günstiger als weiterbauen, sind wir natürlich nicht erfreut. Jetzt heißt es Eröffnung 2025. Ziemlich viel Baustelle also. Aber das war es noch nicht. Ja, und dann wird, wenn diese Baumaßnahmen dann beendet sind, dann kommt im Grunde die dritte Baumaßnahme. Dann gibt es nämlich tatsächlich Schulneubau. Da sind im Moment die Architektenplanung, Ausschreibung und solche Dinge laufen im Moment. Da rechnen wir damit, dass in 2 bis 3 Jahren dann Baubeginn ist. Da durch diesen Schulraum, der neu geschaffen wird, wird das jetzige Lerndorf, was auf dem Quartiersplatz mit Containern eingerichtet ist, ersetzt. Ja, das läuft hier im Moment. Crashkurs zum Thema Schulneubau und Schulsanierung in Deutschland. Mit der passenden Einleitung von Atakan. Zum Beispiel hier diese Gerüste, die hier überall bei den B-Gebäuden waren, war schon nervig, weil während man in einer Klasse war, hat man hier Bohrmaschinen gehört, alles Mögliche und so. Ich sage immer gerne in meinen Vorträgen, dass wenn wir von dieser Erfahrung nicht geprägt wären, also genauso wie Sie gesagt haben, von unserer eigenen Schulzeit, der Schulzeit unserer Kinder, und die Aufgabe Schule als Architekt bekommen würden und wir sozusagen ganz frei wären und Schule würde uns heute erzählen, was sie für ein Haus brauchen, was da passiert. Ich glaube, wir würden ganz andere Häuser entwerfen. Stattet man Barbara Pampe einen Besuch bei ihrer Arbeitsstelle ab, dann staunt man erstmal. Der Konferenzraum, in dem die Vorständin der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft sitzt, erinnert so gar nicht an Schule. Ein Fenster, das sich über eine gesamte Wandseite zieht, gibt den Blick auf den vorbeifließenden Rhein frei. Bei der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft in Bonn beschäftigen sie sich unter anderem mit pädagogischer Architektur. Und Barbara Pampe? Die bringt dafür optimale Voraussetzungen mit. Sie ist nämlich auch Architektin. Vielleicht kann sie uns mal einen kurzen Überblick geben, wie das eigentlich funktioniert mit dem Schulbau. Das ist relativ komplex. Ja, genau. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber vielleicht so ein paar Grundstrukturen. Warum dauert das beispielsweise mit dem Schulneubau in Deutschland immer so ewig lange? Der Schulbau an sich ist in der Verantwortung der Kommunen. Kurze Erinnerung. Entwicklung der äußeren Schulangelegenheiten. Also auch alles, was mit Beton zu tun hat, Sache der Kommune. Dann schauen wir uns die Verwaltung in der Kommune an. Und in der Kommune haben wir schon mal zwei Verwaltungen mindestens, die im Schulbau eingebunden sind. Das ist die Schulverwaltung, also der eigentliche Schulträger. Die sind eigentlich dafür da, den Bedarf zu ermitteln, also Schulentwicklungsplanung zu machen. Das heißt, über die ganze Stadt hinweg zu sagen, wo haben wir Wachstum, Bevölkerungswachstum, wo entstehen neue Viertel, was bedeutet das dann für die Schulinfrastruktur? Welche Art von Schul- oder Bildungsinfrastruktur brauchen wir da? In Deutschland gibt es über 30.000 allgemeinbildende Schulen. An ihnen werden gut 9 Millionen Schülerinnen und Schüler unterrichtet. In den kommenden Jahren wird diese Zahl weiter steigen. Die Konsequenz? Es braucht neue Schulen. Das Problem? Wenn es richtig, richtig gut läuft, dann dauert der Bau einer Schule, bis sie schließlich öffnet, 4 bis 5 Jahre, wenn es gut läuft. Das heißt, da gibt es irgendwie einen Klärungsprozess innerhalb der Kommune. Dann, wenn das irgendwann klar ist, dann braucht es natürlich auch die politischen Beschlüsse. Ja? Also Schule heißt ja dann auch Geld. Wir brauchen Geld, um diese Schule zu bauen oder umzubauen. Das heißt, es braucht natürlich auch den politischen Beschluss, dass das stattfinden kann. Neben dem Schulneubau werden überall in Deutschland auch Schulen saniert. Wir kennen alle die Bilder von verdreckten alten Schultoiletten, vom herabbröckelnden Putz, von dunklen Gebäuden mit Langfluren und Linoleumboden. Hier ist ein riesiger Investitionsrückstand entstanden. Die KfW beziffert ihn auf über 50 Milliarden Euro. Es fehlt an Personal und in vielen Kommunen schlicht auch einfach an Geld. Aber dazu gleich mehr. Und dann kommen wir sozusagen dann überhaupt erstmal dann in die Phase zu sagen, jetzt brauchen wir ja jemanden, der es ganz konkret plant. Das heißt, es braucht dann einen Planer, der gefunden werden muss. Dazu gibt es unterschiedliche Verfahren. Das ist öffentliche Hand, das muss ausgeschrieben, also diese Leistung muss EU-weit meistens ausgeschrieben werden. Dann muss also über einen bestimmten Verfahren, das kann über einen architektonischen Wettbewerb oder auch andere Verfahren, ein Architekt gefunden werden. Und dann kann man eigentlich wirklich erst starten und sagen, so, jetzt planen wir eine Schule. Und dann muss die Planung erfolgen, dann wieder dann die Bauleistungen ausgeschrieben werden. Wenn die Bauleistungen ausgeschrieben werden, startet irgendwann die. Vorher muss es auch nochmal genehmigt werden. Also die Planung muss genehmigt werden, dann muss die Bauleistung ausgeschrieben werden, dann startet die Baustelle. Und dann ist der Anteil, den die Baustelle eigentlich dauert, über die wir eigentlich immer am meisten in der Öffentlichkeit reden, dass immer alles so lange dauert, ist ein kleiner Bruchteil. Super einfach, oder? Sie sprechen mit einem alten Lehrer, ja? Der eine Vergangenheit hat. Es ist an der Zeit, Barbara Pampe mal mit jemandem zusammenzubringen, der für die Kommunen sprechen kann. Jetzt sprechen Sie mit jemandem, der immer schon Schule verstanden hat, einen veränderbaren Raum, der sich den Gegebenheiten der Schulwirklichkeit anschließen muss. Burkhard Jung ist seit 2006 der Oberbürgermeister von Leipzig. Für uns aber gerade wichtiger. Von 2019 bis 2021 war er Präsident des Deutschen Städtetags. Seit 2021 ist er dessen Vizepräsident. Wollen wir verstehen, was die Kommunen in Deutschland beim Schulbau umtreibt, ist es gut, mit ihm zu sprechen. Die Sache lässt sich grob in zwei Teile gliedern. Zum einen die Finanzfrage. Die Städte in Deutschland sind finanziell sehr unterschiedlich aufgestellt. Gelsenkirchen, Duisburg, Halle an der Saale, das ist kaum vergleichbar mit Freiburg, Starnberg oder München. Viele der armen Städte tragen enorme Altschulden mit sich rum. Schon länger gibt es Überlegungen, wie man den ärmsten Städten durch kommunale Altschuldenprogramme ein wenig die Last nehmen könnte. Ich bin immer dafür eingetreten, auch wenn wir selbst nicht Vorteile davon gehabt hätten, dort einen klaren Schuldenschnitt zu machen. Und wir waren schon mal sehr, sehr weit, bevor Olaf Scholz Bundeskanzler wurde, hatten wir an seinem Tisch als Finanzminister ausgehandelt, wie es aussehen könnte. Und die kommunale Ebene hat es, darf ich es mal ganz offen aussprechen, die hat es versaut. Die hat es nicht hingekriegt, einen gemeinsamen Kompromiss zu finden mit den Ländern, um dann sozusagen mit dem Bund diese Altschuldenthematik zu klären. Ich finde das persönlich sehr, sehr schade, denn was kann ein Kind in Oberhausen oder Duisburg oder dafür, dass es nicht in München oder in Hamburg wohnt? Und die Bildungschancen müssen in einem Land, was verspricht, die Gleichheit der Lebensverhältnisse als Ausgangspunkt zu definieren, muss gewährleistet sein. Auf der einen Seite ist da also das fehlende Geld. Auf der anderen Seite kann man aber auch noch eine andere Beobachtung machen. Wenn dann mal Geld da ist, dann sind die Kommunen oft nicht besonders gut darin, es abzurufen. Ein Beispiel. 2018 stellte der Bund 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das Geld sollte in die Sanierung der Schulen fließen. Das Ergebnis? 5 Jahre später war noch nicht einmal die Hälfte der Mittel von den Kommunen abgerufen worden. Warum nicht? Die Frage, die kriegen wir ja zurecht gestellt. Ne? Da gibt es doch Geld und jetzt kann man doch so. Die erste Schwierigkeit liegt darin, dass das Geld grundsätzlich über die Länder verteilt wird. Das heißt, jedes Bundesland muss eine Durchführungsbestimmung, im schlimmsten Fall ein eigenes Gesetz erlassen, damit das Geld des Bundes bei den Kommunen vor Ort ankommt. Da haben wir schon mal die erste Verzögerung drin. Klammer auf, manchmal bleibt doch einiges von dem Geld kleben in den Händen der Finanzminister der Länder. Klammer zu. Erklärung Nummer 1. Dann kommt die zweite Stufe. Wie weit ist unser Planungsvorlauf vor Ort? Hatten wir noch Anfang der 2000er durchaus in der Schublade hier und da in Planung liegen, die man sofort ziehen konnte, um schnell was abzurufen, ist das mittlerweile überhaupt nicht mehr der Fall. Wir haben kaum noch Planungsvorläufe. Wir gehen also sozusagen ganz frisch mit jedem Projekt in den Start. Und dann geht es los im Detail. Müssen Flächen arrondiert werden? Wie sind die Begehrlichkeiten vor Ort? Ist der Handwerker dann doch in die Insolvenz gegangen? Also es kommen tausend Sachen zusammen, sodass Sie normalerweise davon ausgehen müssen, bei einer Sanierung, bei einem Neubau, brauchen Sie im besten Fall, wenn alles reibungslos geht, einen Vorlauf von 4 bis 5 Jahren, bis Sie das Bändchen durchschneiden können. Und dann sind wir schnell. Das heißt also, wenn der Bund Geld bereitstellt und den Eindruck erzeugt, im nächsten Jahr kommt das an, ist das völlige Illusion. Erklärungsansatz Nummer 2. Es gibt aber auch noch etwas, was mit hineinspielt. Es geht dabei darum, wie wir Schule heute denken. Die klassische Flurschule, mit Klassen links und rechts des Gangs, mit akkurat aufgereihten Tischreihen, mit Räumen, die jeweils eine ganz spezielle Funktion haben. So wird Schule heute im Bestfall gar nicht mehr gedacht. Aber wie dann? Was ist State of the Art? Erstens Ganztagsschule. Wenn wir sagen, die Kinder sind den ganzen Tag in der Schule und sie sollen da vielfältige Möglichkeiten der Entfaltung geboten bekommen, dann heißt es ja erst schon mal, sie sollen da essen. Sie sollen in einer schönen Umgebung essen. Das heißt, es gibt Kinder, die gerne in Gruppen essen. Es gibt Kinder, die ganz schnell essen. Es gibt Kinder, die lieber alleine essen, weil sie da mal auch Ruhe brauchen. Also die Bedarfe, die sind ja ganz individuell. Im Idealfall bauen Sie ja einen Raum, der komplett veränderbar, partiell nutzbar, verschiebbar für Klein- und Großgruppen bis hin zur Vorführung, Ausbau und veränderbar ist. Ein solches Denken war erstmal in staatlichen Schulverwaltungen wenig vorhanden. Sondern es gab ein normiertes Raumprogramm. Es gab die Quadratmeter pro Schüler. Ach, das gibt's in Verordnungen der Fachliteratur übrigens immer noch. 2 Quadratmeter Grundfläche und 6 Kubikmeter Luftraum pro Schülerin oder Schüler. Naja, egal. Weiter. Und da hat sich viel verändert. In der Tat, dass Kinder in Kleingruppen lernen, einzelne Plätze brauchen, Schulbibliothek, Rückzugsmöglichkeiten haben muss. Ja, dass man sogar darüber nachdenkt, WLAN-freie Zonen zu haben. Also die Bildungswirkung des Räumlichen, die ist, glaube ich, in staatlichen und städtischen Schulen erst angekommen vor etwa 10 bis 15 Jahren. Das heißt, darauf muss ein Raum reagieren. Und man sieht es, finde ich, immer ganz wunderbar, also in Cafés, in hippen Restaurants. Ja? Und wenn man Jugendliche auch befragt, dann sagen sie, so sollte es eigentlich aussehen. Da wird gelernt, da wird gearbeitet, da wird sich unterhalten, da wird gestritten. Also er findet ganz viel statt. Und ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass immer eine Aktivität einen Ort braucht. Weil das war vorher so. Wir hatten die Aneinanderreihung der Klassenzimmern und dann kam der Ganztag, dann haben wir die Mensa dazu gebaut, dann kam die Inklusion, dann haben wir die Inklusionsräume, die Ganztagsräume. Das war so ein additives System. Und das hat dazu geführt, dass auch Schulen sehr, sehr teuer wurden und riesenkomplexe Systeme. In Duisburg-Marxloh geht es an diesem Tag nicht um multifunktionale Flächen. Es geht an diesem Tag um die Sandstrahler, die den Unterricht behindern. Thomas Zander sitzt immer noch an dem Konferenztisch. Gleich, das sagt er direkt, muss er in die Pause, um zu schauen, ob mit der Aufsicht alles klappt, jetzt wo alles ein wenig anders geplant ist. Thomas Zander ist in diesen Tagen in einer komplizierten Situation. Denn als Schulleiter ist er auch immer ein wenig in der Position des Vermittlers. Ja, das ist natürlich dann schon immer ein bisschen knifflig, weil ich habe auf der einen Seite habe ich Eltern, Schülerinnen und Schüler und Kolleginnen und Kollegen, die sagen Alarm und da muss jetzt mal ein Zeichen gesetzt werden, für 3 Wochen die Schule zumachen und die müssen mal sehen, das geht doch gar nicht, das geht voll auf unsere Knochen. Und auf der anderen Seite kenne ich natürlich auch die Umstände, unter denen der Schulträger arbeitet, Personalnot zum Beispiel, dann die ganze Situation auf dem Handwerksmarkt. Und will den natürlich auch nicht einfach hier durch Demonstrationen und Hauruck-Maßnahmen irgendwie völlig vor den Kopf stoßen. Letztendlich wollen wir ja auch diese Modernisierung des Gebäudes, weil letztendlich ich mir davon erhoffe, dass Unterricht besser wird. Nicht Unterricht besser wird, sondern Unterricht einfach unter besseren Bedingungen stattfinden kann. Ja, und das ist immer so ein Balanceakt. Und das dann in so einer sehr kurzen Zeit, im Grunde an einem Nachmittag, dann gucken, dass alle ein Stück weit mitziehen, weil sie die Notwendigkeit sehen. Das Kollegium geht mit und sagt, okay, mit dieser Mittellösung können wir mitgehen. Die Schule ist ja jetzt nicht für 3 Wochen geschlossen. Die Stadt auch mitgeht, weil sie sagt, okay, können wir verstehen. Wir geben jetzt nochmal alles, dass hier eben die Handwerksbetriebe nochmal mehr Gas geben und auch nochmal Zeiten außerhalb des Unterrichts gefunden werden. Und die Bezirksregierung auch mitgeht, die ja letztendlich immer den Druck vom Ministerium hat, Unterricht darf nicht ausfallen, aber er fällt jetzt hier faktisch aus. Die Schülerinnen und Schüler haben 4 Stunden Unterricht pro Tag. Die Herbert-Grillo-Gesamtschule wird einige Tage im Teilbetrieb bleiben, bis der nächste Regen den Staub zu Boden trägt. Bis dahin Ausnahmezustand. Wir holen die zweite Person auf der Bühne in die Diskussion rein. Du hast 2 Namen. Professor Dr. Ferdinand Stäbler in akademischen Kreisen. Soziale Ungleichheit, der Lehrkräftemangel, Sanierungsstau. Wie sieht in dieser Situation eigentlich das Lernen in Zukunft aus? Im April 2024 sitzt ein großgewachsener Mann auf einer Bühne in Berlin. Ferdinand Stäbner ist Professor für Schulpädagogik an der Universität Osnabrück. An diesem Tag spricht er bei der Fachkonferenz Forum Bildung Digitalisierung. Ferdinand Stäbner verbindet in seiner Arbeit 2 wichtige Zukunftsthemen der schulischen Bildung in Deutschland miteinander. Auf der einen Seite forscht er zum sogenannten selbstregulierten Lernen. Und tatsächlich schreiben sich immer mehr Bundesländer auf die Fahne, dass sie in Zukunft mehr darauf hinwirken wollen, dass Schülerinnen und Schüler selbstorganisierter lernen. Es heißt dann oft, dass es um Zukunftskompetenzen gehe und weniger um das reine Faktenwissen. Ferdinand Stäbner ist mit seiner Forschung zum selbstregulierten Lernen mittendrin in diesem Themenfeld und erklärt es so. Selbstreguliertes Lernen im Vergleich zum fremdregulierten Lernen bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler hier und da ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, weil sie es können. Das Handwerkszeug des selbstregulierten Lernens sind Lernstrategien. Also Schülerinnen und Schüler besitzen so ein Repertoire an Lernstrategien und die wissen, wann sie welche einzusetzen haben. Und wenn die dazu in der Lage sind, dann sind die auf so einer metakognitiven Ebene aktiv. Die wissen einfach besser Bescheid über sich. Die wissen, was sie brauchen. Die wissen, welche Ziele sie da erreichen wollen. Die wissen auch, mit welchem Handwerkszeug sie es eben erreichen können. Es ist ein bisschen mehr Bewusstsein dabei. Ferdi, du bist Professor für Erziehungswissenschaft. In den Schulen gibt es mittlerweile häufig offenere Lernsettings. Die Stunden heißen dann beispielsweise freies Lernen. Schülerinnen und Schüler sollen dort Aufgaben erledigen, die noch anstehen, selbstständig vorankommen. Ferdinand Stäbner ist wichtig zu betonen, dass genau das nicht mit selbstreguliertem Lernen gemeint ist, aber natürlich Auswirkungen auf diese freien Lernsettings hat. Diese Kompetenz ist mindestens genauso wichtig für geschlossene Szenarien. Also wenn eine Schülerin einem LehrerInnen-Vortrag lauscht und es ist sehr geschlossen wie so eine Vorlesung, dann muss sie ja trotzdem ihre Aufmerksamkeit steuern und sich fragen, bringt mir das hier was und bin ich motiviert und wenn nicht, was lenkt mich gerade ab, denke ich ans Smartphone zu sehr und so weiter und so. Also ich brauche diese Fähigkeiten und diese Kompetenzen da auch. Kurzum, was Ferdinand Stäbner hier sagt, wenn die schulische Bildung in Deutschland Zukunftskompetenzen fördern möchte, dann muss sie gerade Kinder, die wenig Unterstützung haben, vorbereiten. Und damit wären wir beim zweiten Forschungsschwerpunkt von Ferdinand Stäbner. Denn er beschäftigt sich viel mit der Schnittstelle zwischen Lernkompetenzen und der Digitalisierung in Schulen. Digitale Medien setzen wir dann ein, wenn wir wissen, die sind da lernförderlich. Vieles kannst du im Analogen machen, vieles kannst du im Gespräch lösen, da brauchst du nicht unbedingt digitale Medien zu. So. Wir sind ja in einer Kultur der Digitalität, da ist es eigentlich normal, dass es digital ist. Dann. Also dann immer auch wieder zu sagen, Digitalisierung, und da brauchen wir über alles am besten digital. So. Nein, es gibt, ich kenne Gesamtschulen im Münsterland, die haben kein WLAN, da ist mit Digitalisierung nicht viel zu machen. So. Blickt man auf die blanken Zahlen, dann geht es mit der Digitalisierung an deutschen Schulen voran. In einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023 wurden Schulleiterinnen und Schulleiter aus ganz Deutschland zur Situation der Digitalisierung an ihren Schulen befragt. 2023 gaben 90% von ihnen an, dass zumindest für einen Teil der Schülerinnen und Schüler Klassensätze an digitalen Endgeräten zur Verfügung stehen. 2020 lag dieser Wert noch bei 37%. Wahr ist aber auch, nur 15% gaben an, dass alle Klassen versorgt seien. 2019 wurde in Deutschland der Digitalpakt Schule beschlossen. 6,5 Milliarden Euro stellte der Bund für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung. 2024 lief das Programm aus. Ein Digitalpakt 2.0 soll kommen. Läuft also alles? Bei weitem nicht. Gut 3/4 der Schulleiterinnen und Schulleiter waren laut der Forsa-Umfrage der Meinung, dass es weitere finanzielle Mittel benötige. In der Herbert-Grillo-Gesamtschule gab es zu Beginn des Schuljahres für alle Schülerinnen und Schüler ein Tablet. Doch oft scheitert die Nutzung eben an den naheliegendsten Dingen, zum Beispiel daran, dass das WLAN nicht funktioniert. Kleine Kostprobe gefällig, beispielsweise aus der 10a. Thema Digitalisierung, wir haben Montag schon angefangen, mit GoodNotes gearbeitet. Hat an einigen Stellen gut geklappt, an anderen nicht so. Aber es war der erste Tag und heute hoffen wir, dass das besser funktioniert hier mit Verbinden und Internet und so weiter. Und heute brauchen wir das Internet noch nicht mal. Also. Wenn Lehrerinnen und Lehrer herausstellen, dass es gut ist, dass man das Internet nicht braucht, dann ist relativ klar, hier läuft etwas mit dem Internet falsch. Noch ein Beispiel. Dieses Mal aus der 6b. Wenn die Sekunden zu Minuten werden, müssen wir gleich doch umplanen und wieder Kopfrechnen machen. Nein. Naja, sonst, ich warte noch einen Moment, sonst machen wir Kopfrechnen, stellen uns den Wecker für das Ende der Stunde und probieren es dann nochmal. Zuletzt ging es hier im Raum, nachdem wir wieder Strom hatten. Okay, Planänderung, wir versuchen es nachher wieder. Nein, wir können aber wieder. Ja, machen Sie kurz. Bevor es die Lehrerinnen und Lehrer sagen müssen, bringt Atakan das Thema auf den Punkt. In unserer Klasse haben wir zum Beispiel wirklich kein Internet, kein Netz, gar nichts. Und das ist schon wirklich kritisch so, weil wir haben halt iPad und so und wir können halt da nicht so richtig arbeiten. So. Ja, und selbst wenn du WLAN hättest, heißt ja auch noch lange nicht, dass es läuft. Darüber können wir Stunden diskutieren, das ist natürlich auch so ein politisches Ding. Also es ist, glaube ich, schon ziemlich attraktiv, als Schuldezernent einer Stadt zu sagen, wir statten alle Kinder, alle Jugendlichen mit iPads aus, damit die entsprechend die Chance haben, sich zu bilden, auch in einer Kultur der Digitalität. Aber wir wissen, es braucht auch die entsprechenden Kompetenzen, sowohl auf der Seite der Lehrperson natürlich damit umzugehen. Ich kenne zum Beispiel Städte, da haben alle Schülerinnen und Schüler iPads, aber die Lehrkräfte nicht. Also was willst du denn dann machen? So? Also WLAN ist das eine, genauso wie du Strom brauchst. Also natürlich sind das Voraussetzungen und ich brauche natürlich auch die Kompetenz, damit umzugehen, auf Lehrerinnenseite wie auch auf der Seite der Schülerinnen und Schüler. Ehrlich gesagt, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wie Ferdinand Stäbner es selbst formuliert. Es muss gewisse Voraussetzungen geben, ja, Punkt. Da muss Geld rein, nicht nur für die Technik, sondern auch für die Kompetenzen. Und ja, wenn das Internet denn mal funktioniert, dann können da wirklich sinnvolle Dinge entstehen. Dagmar Stadler, die Klassenlehrerin der 6b zum Beispiel, setzt die Tablets oft ein. Und wenn die Technik funktioniert, Das kann man im Klassenraum beobachten. Dann werden viele Dinge tatsächlich einfacher. Ich kann einfach aktuell was zeigen, was besprechen, Schüler, Schülerinnen Lösungen mal eben dahin oder auf Sachen hinweisen. Sonst müsste ich immer was an die Tafel schreiben oder sagen, hier, da ist das geschrieben, guckt im Buch. Also das ist schon gut. Und was ich gerade sagte mit, ich kann nicht kontrollieren, was sie wirklich alle machen. Der Ablenkungsfaktor ist da, aber der ist sonst auch da. Wenn ich was aus dem Buch mache, weiß ich nicht, wo die mit ihren Gedanken sind oder ob die doch nicht doch mit der Hand beim Handy sind. Also die Möglichkeiten gibt es immer, sich rauszuziehen. Wer früher nie im Unterricht abgelenkt war, wer immer mit den Gedanken bei Mathe, Deutsch und Englisch war, wer nie Zettelchen geschrieben hat, nie ununterbrochen mit dem Nachbarn gequatscht hat oder später auch mal immer wieder am Handy während des Unterrichts war, der werfe jetzt den ersten Stein. Und genau hier zieht Ferdinand Stäbner die Querverbindung zwischen der Zukunft digitaler Medien und der Vermittlung von Zukunftskompetenzen im Unterricht. Und dann geht es ja darum, denen das beizubringen. Also auch zu sagen, wir verbieten das Smartphone per se, I don't know. Ich würde sagen, lasst mal individuellere Lösungen finden, weil wir wollen doch die Kinder auch irgendwie denen was mitgeben, was denen irgendwie was bringt Richtung Gesundheit und späteres Lernen und Leben. Und dann macht es schon Sinn, denen diese Strategien des selbstregulierten Lernens an die Hand zu geben und eben dafür zu sorgen, dass die Medien dann, wenn sie sie brauchen, so genutzt werden, dass sie lernförderlich sind in der Schule. Und das heißt aber auch vielleicht auch mal, dass wir sie mal eine Woche nicht brauchen. Ende 2023 sorgte eine Nachricht international für Aufmerksamkeit. Schweden, das einst voll auf Digitalisierung in Schulen setzte, wandte sich von diesem Kurs ein Stück weit ab. Die Regierung warnte davor, dass die Lernkompetenz stark zurückgehe. Klar, auch Ferdinand Stäbner hat diese Nachricht wahrgenommen und eine Meinung zu solchen Entwicklungen. Ich persönlich bin kein Freund von diesen Ad-hoc-Reaktionen, also volle Pulle rein, volle Pulle raus. Und das hat eigentlich Schweden gemacht, ne? Die sind relativ volle Pulle rein und jetzt auch wieder volle Pulle raus. Und das, glaube ich, kann man kritisieren. Wer auch immer glaubt an der Digitalisierung der Schulen in Deutschland und auch der Digitalisierung des Unterrichts, führe noch einen Weg vorbei, der liegt vermutlich falsch. Und gerade deshalb, so sieht es Ferdinand Stäbner, sei es jetzt wichtig, Lernkompetenzen und die fortschreitende Digitalisierung zusammenzuführen und immer zusammenzudenken, um vorbereitet für die Zukunft zu sein. Ja, die müssen zusammenpassen, die müssen zusammengedrückt werden. Das ist gar nicht anders möglich und das aus zwei Gründen. Das eine ist, du kannst digitale Medien super nutzen, um das zu fördern. Auf der anderen Seite brauchst du diese Fähigkeit des selbstregulierten Lernens, um mit Medien, mit digitalen Medien entsprechend nachhaltig, lernförderlich, gesund umzugehen. Die Kompetenzrahmen, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, fünfte Spalte ganz unten, da steht selbstregulierte Mediennutzung. Das heißt also, ich kann natürlich sagen, 2014, glaube ich, hat Manfred Spitzer irgendwie rausgebracht, Digitale Demenz, das Büchlein. Kurz, es war 2012. Und da war ja Kollateralschaden, digitale Medien, alle werden wir zugrunde gehen. So. Da lassen wir außer Acht, dass der Mensch als Spezies in der Lage ist, sich selbst zu regulieren. Ich kann Impulse kontrollieren. Ja, das Handy zieht mich häufig an, das liegt neben mir, es blinkt und ich gehe dran und Dopamin, es tut irgendwie gut, eingebunden zu sein. Wunderbar, ich werde geliebt. Aber ich kann, wenn es wirklich mal drauf ankommt, mir eine Stunde auch mal Pause nehmen. Ich kann mit mir arbeiten, ich kann diese Impulse kontrollieren. Entweder kann das dann neben mir liegen, ich kann es trotzdem oder ich weiß, ich pack's woanders hin. Ich kann das selbst regulieren. Ferdinand Stäbner glaubt auch, dass die Digitalisierung dazu beiträgt, dass sich das Bild von Lehrerinnen und Lehrern ändert. Dass sich ihr Selbstverständnis ändert, ändern muss. Und dass das allen Beteiligten klar sein muss, damit es funktioniert. Denn wenn Lehrerinnen und Lehrern das klar sei, würde die Digitalisierung vielleicht auch für sie weniger Stress bedeuten. Weil klassische Bild einer Lehrperson ist, sie weiß alles. Und die sagt auch, was gelernt wird, was gemacht wird, wie es auch gemacht wird. Ich meine, es gab früher auch Lehrpersonen, die hatten am Overhead-Projektor Probleme, den anzubekommen. Da haben auch Schülerinnen und Schüler dann zwischendurch mal geholfen, den richtigen Schalter zu finden. Oder wenn der Fernseher und der Videorekorder angemacht werden sollte. Das war auch früher schon der Fall. Und ich denke, da ist auch so eine Frage des Wandels irgendwie vonnöten oder sollte gestellt werden im Sinne von, die Lehrperson sollte und darf nicht den Druck verspüren, alles zu können, alles zu wissen. Es gibt Kinder und Jugendliche, die kennen sich 12-mal besser aus mit irgendwelchen Apps und mit digitalen Geräten. Und das ist es wieder, wenn du die Belehrungskultur fährst und die Person vorne, die muss echt alles wissen und alles können. Das ist so ein großer Druck. Und das ist, glaube ich, heute nicht mehr möglich. Vielleicht war es früher möglich, kann sein. Aber es geht heute nicht mehr. Bei dieser rasanten Entwicklung keine Chance. Die schulische Bildung in Deutschland muss besser werden. Es ist vielleicht eine der wichtigsten und beliebtesten Forderungen in unserer Gesellschaft. Politiker und Politikerinnen plakatieren damit in Wahlkämpfen. Eltern sprechen vor dem Schulhoftor darüber, wenn sie ihre Kinder abholen. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen belegen es mit Zahlen, Daten, Fakten. Es ist ein einfach formuliertes Versprechen, eine einfach formulierte Hoffnung. Was wir dabei allzu oft übersehen ist, dass wir eben nicht über ein einzelnes, klar abgrenzbares System sprechen. Der Begriff Schulsystem ist zu platt. Ein handhabbarer Oberbegriff in einer Diskussion, die ansonsten sofort unübersichtlich wird und sich in alle möglichen Richtungen bewegt. Das System Schule und seine Funktionsweise spaltet sich in eine ganze Reihe von Unterthemen auf mit zahlreichen weiteren Problemen. Der Mangel an Lehrkräften und anderem Personal. Wo sollen die alle herkommen? Dröhnt es dann aus der einen Diskussionsecke rund um schulische Bildung. Kinder lernen in Containern und gehen auf dreckige Schultoiletten, hallt es aus der anderen. Keine Tablets, kein Internet, wie soll Digitalisierung da bitte funktionieren? Fragen, die in der nächsten Ecke gestellt werden. Allzu oft fordert man die große Veränderung und Verbesserung des Gesamtsystems, um sich dann in Diskussionen mit einem deutlich engeren Fokus zu verlieren. Und keine Frage, all diese Diskussionen sind wichtig. Aber es macht Sinn, sich all diese Teilbereiche und die jeweiligen Herausforderungen genau anzusehen und zu benennen und gleichzeitig im Kopf zu haben, dass all das nur Untersysteme eines Obersystems sind, das so komplex ist, dass die einfache Formel, wir müssen dieses und jenes Problem lösen und alles wird gut, nicht greift. Ich war nie Streitschlichter oder Klassensprecher. Alles geliehen, Füller, Taschenrechner, Jungs auf dem Schulhof, stressen mit Taschenmesser, Jointstummel im Aschenbecher. Ich war nie Klassenbester, gebe einen Fick auf die Schlampe, Herr Schmidt. Ich hab nie was geblickt, nochmal danke für nix. Die Lehrer sagten, Nura, lass den Scheiß, es wird Zeit, deine Zukunft verkackt, du musst gucken, wo du bleibst. Kommst nicht weit mit deiner großen Klappe, Schule war kacke, hatte ne 5 in Mathe, weil ich den Scheiß nicht raffe, mach mir keine Platte. Es gibt da diese eine Schülerin in der 10a. Sie wirkt erst einmal unauffällig, eher ruhig und ein wenig in sich gekehrt. Aber sie hat, wie wohl viele andere hier, etwas zu sagen und eine ganz persönliche Geschichte. Flavia trägt eine kreisrunde Brille. In der Klasse sitzt sie oft am Fenster. Nicht ganz vorne, nicht ganz hinten. Ziemlich guter Platz. Sie war nicht von Beginn an in dieser Klasse, die jetzt die 10a ist. Ende 2018 kam sie mit ihren Eltern aus Rumänien nach Deutschland. Als ich als erstes in Kiel kam, meine Eltern haben mir gesagt, dass es nur ein Urlaub war. Und dann sind wir hier gekommen und ich dachte, dass wir zurück nach Rumänien fahren. Aber dann habe ich von meinen Eltern herausgefunden, dass wir eigentlich hier bleiben. Ich war ein bisschen traurig am Anfang, aber danach habe ich mich so... Eingelebt? Ja, eingelebt. Ihr Vater fährt LKW. Ihre Mutter arbeitet in einem Lager, erzählt sie. Flavia hat noch eine kleine Schwester. Als sie nach Deutschland kam, sprach Flavia kein Deutsch. Jetzt, einige Jahre später, traut sie sich, sich vor ein Mikrofon zu setzen und Teile ihrer Geschichte auf Deutsch zu erzählen. Als Flavia damals nach Deutschland kommt, da gibt es erst einmal keinen Schulplatz für sie. Normalerweise sollen Kinder und Jugendliche, die hierher kommen und keine oder wenig Deutschkenntnisse haben, in sogenannte internationale Vorbereitungsklassen gehen. Dort sollen sie die Sprache lernen und auf den Regelunterricht an ihrer späteren Schule vorbereitet werden. Doch Flavia, die sitzt erstmal nur zu Hause rum. Nicht, weil sie nicht in die Schule will, sondern weil sie keinen Platz bekommt. Ich musste für die Schule so ein Jahr warten, bis ich zu einer Schule gehen könnte. Und dieses Jahr war es auch ein bisschen komisch, weil ich überhaupt draußen nicht gehen dürfte, weil wenn mich zum Beispiel die Polizei oder, keine Ahnung, Sicherheit so mich gesehen hätten, dann hätten mich gefragt, warum ich in der Schule nicht bin. Ich musste so immer mit Blättern mit mir so rumlaufen, damit ich das auch so zeigen könnte. Aber alleine, ich könnte auch gar kein Deutsch. Ich konnte nicht mal Hallo sagen. Für ein Kind eine besonders schwierige Situation. Ein fremdes Land, eine fremde Sprache, keine Freunde. Es war ziemlich schwierig und ich habe alle meine Freunde vermisst. Ich war nur mit meiner Schwester zu Hause. Und in Rumänien, wir waren von 8 Uhr morgens bis 11 Uhr abends nur draußen. Und als wir hier kamen und draußen nicht gehen konnten, meine Mutter war auch ein bisschen streng, weil wir die ganze Zeit am Handy waren. Schließlich bekommt sie doch noch einen Platz in einer Vorbereitungsklasse. Und als sie genügend Deutsch kann, wechselt sie an die Herbert-Grillo-Gesamtschule. In die Klasse von Pina Altu und Katharina Krämer. Also ich liebe Frau Altu und Frau Krämer. Beide sind... Ich habe keinen Lehrer besser als ihr kennengelernt, ja. Flavias Entwicklung in den vergangenen Jahren ist beeindruckend. Sie ist mittlerweile Stipendiatin einer Stiftung, die sich für Bildungsgerechtigkeit einsetzt. Und sie gehört zu den besten Schülerinnen in ihrem Jahrgang. Doch einfach hat ihr das deutsche Schulsystem diesen Einstieg nicht gemacht. Viele Monate ohne einen Platz in einer internationalen Vorbereitungsklasse, auf sich allein gestellt. Dabei wissen alle, die Sprache zu beherrschen, hat einen riesigen Einfluss auf den persönlichen Bildungsweg. Gehen wir einmal kurz einen Schritt zurück und blicken nicht auf die weiterführende Schule, sondern auf die Grundschule. Dabei helfen wird uns Nele McElveny. Sie sitzt in ihrem Büro in der Uni Dortmund. Die Professorin leitet hier das Institut für Schulentwicklungsforschung. Und sie hat 2023 eine Studie vorgestellt, die sie wissenschaftlich geleitet hat und die wieder einmal für Aufsehen gesorgt hat. Bei der IGLU-Studie oder in Lang, der internationalen Grundschulleseuntersuchung, wird seit 2001 alle 5 Jahre untersucht, wie sich die Lesekompetenzen von Grundschülern im internationalen Vergleich entwickelt haben. Egal unter welcher Perspektive man das betrachtet, Sprachkompetenzen sind der Schlüssel. Bricht man die Ergebnisse der aktuellen IGLU-Studie herunter, kommt Folgendes dabei raus. In Deutschland ist die Spannbreite der Leseleistungen bei Viertklässlern sehr groß. Und insgesamt muss man sagen, dass diese Leseleistung seit der ersten IGLU-Studie 2001 stark gesunken ist. Den festgelegten Mindeststandard, den es laut der Studie bräuchte, um gut lernen zu können, verfehlt in Deutschland gut ein Viertel der Viertklässler. Zum Vergleich, 2016 lag dieser Wert noch bei 18,9%, 2001 bei 17%. Also in Deutschland muss man ausreichend Deutsch können. Für alles, für die Schule, für die gesellschaftliche Teilhabe, für die Ausbildung, was auch immer. Da muss man sich nichts vormachen. Das Thema Sprachkompetenzen ist eins der entscheidenden in unserem Schulsystem und da bräuchten wir ganz sicher ein viel umfassenderes Gesamtkonzept, was Diagnostik und Förderung angeht. Wenn die Schülerinnen und Schüler nur wenig Sprachkenntnisse mitbringen, dann wird es umso schwieriger, in der Schule mitzuhalten. Ist ja logisch. Aber was das auch bedeutet, es wird nicht nur schwierig mitzuhalten, sondern überhaupt aufholen zu können. Da kann die einzelne Lehrkraft noch so engagiert in ihrem Schulkontext sein. Und man kann, glaube ich, für jede Lehrerin und Lehrer sehr, sehr dankbar sein, die in ihrem Klassenzimmer dann da maximal engagiert alles versucht für die Kinder zu tun. Aber an den Bedingungen drumherum muss sich eine Menge ändern. Ein ziemlich kurioser Indikator, mit dem schon lange ermittelt wird, wie groß die Bildungschancen für ein Kind in Deutschland sind, ist die 100-Bücher-Grenze. Auch in der IGLU-Studie spielt sie eine Rolle. Die 100-Bücher-Grenze bedeutet kurzum, Kinder, in deren Elternhäusern mehr als 100 Bücher vorhanden sind, können besser lesen und haben somit größere Bildungschancen als jene, in denen weniger als 100 Bücher vorhanden sind. Der Sinn dieser Grenze, die ja auch ein wenig willkürlich ist, wurde immer wieder debattiert. Aber die Aussage, die dahinter steckt, die bleibt letztlich natürlich die gleiche. wir stellen fest, dass der Indikator, den wir ja häufig nutzen, Bücher im Elternhaus, der schon sehr lange sehr umstritten ist und immer wieder gesagt wird, dass doch in Zeiten der Digitalisierung das nicht mehr zutrifft, der doch immer noch doch einiges erklärt von dem, was wir dann an Bildungserfolg später beobachten. Wir müssen noch einen Schritt zurückgehen. Denn das bringt uns auch an den Punkt zu verstehen, wie früh die Sprachbildung eigentlich einsetzt. Hallo, schön, dass wir sehen. Also, ganz an den Anfang, zur Frage, wann fängt Lernen eigentlich an? Die wissenschaftliche Sicht auf diese Frage hat sich nämlich ziemlich verändert. Dankeschön. Hier geradeaus? Genau, alles klar. Ich glaube, das hat sich über die letzten Jahrzehnte tatsächlich entwickelt, durch unterschiedliche Linien. Yvonne Anders ist Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Universität Bamberg. Heute gehen wir davon aus, dass frühe Bildung mit der Geburt, gegebenenfalls auch schon früher, sogar beginnt. Vor der Geburt? Weil es einige Studien gibt, die zeigen, dass auch die vorgeburtlichen Erfahrungen Einfluss nehmen auf die Kinder, beziehungsweise dass wir in der frühen Bildung einerseits die Bildung der Kinder adressieren und andererseits aber auch die Familienbildung, und die beginnt auf jeden Fall vor der Geburt. Bricht man die Ergebnisse der Forschung herunter, dann kann man sagen, je früher Kinder gefördert werden, desto größer sind ihre Bildungschancen. Eigentlich ist dieser Gedanke ja ziemlich eingängig. Wissenschaftlicher formuliert, klingt das dann so. Zum einen hat sich die entwicklungspsychologische, pädagogische, neurobiologische Forschung weiterentwickelt und einfach zunehmend gezeigt, wie viel Kinder eben auch tatsächlich schon im jüngsten Alter, im ersten Lebensjahr zum Beispiel, können, und hat immer mehr Belege auch für Plastizität des Gehirns, die frühe Veränderbarkeit des Gehirns oder eben auch letztlich für das Potenzial von spezifischen Förderansätzen erbracht. Ein zweiter Punkt, der, denke ich, hier ganz entscheidend zu einer Änderung beigetragen hat, waren Interventionsstudien, die in den USA bereits in den 1960er Jahren gestartet wurden. Berühmte Beispiele sind das Perry Preschool Project oder die ABCDarian-Studie. Und hier hat man Kinder aus benachteiligten Lebenslagen sehr früh, eben auch schon als ganz, ganz junge Kinder, sehr intensiv gefördert, auch die Eltern mit ins Boot geholt. Und diese Programme wurden zum Teil lange wissenschaftlich begleitet. Es existieren Ergebnisse dieser Kinder im mittleren Erwachsenenalter, im Alter von 45 Jahren. Und hier hat man eben die großen Potenziale einfach zeigen können, dass Kinder Menschen sehr lange und zum Teil auch sehr umfassend langfristig davon profitieren. Lassen wir Nele McElveny und Yvonne Anders einmal ein bisschen referieren, um zu verstehen, warum die möglichst frühe Förderung sinnvoll ist und was das genau mit den Sprachkompetenzen zu tun hat. Deutschland gehört nicht zu den Ländern mit der sogenannten Educational Tradition, die eben schon deutlich länger letztlich auch diese bereichsspezifische Förderung in Bereichen wie früher Literacy oder früher Mathematik auch akzentuieren. Und ich denke, das ist eine sehr aktuelle Diskussion darüber, in welchem Verhältnis die unterschiedlichen Bildungsziele stehen und ob und ja, in welcher Form dann die Kitas eben auch schulvorbereitende Funktion haben. Also weil wir eben in den Jahren, das sind ja immer halt 6 Jahre, bevor die Kinder in die Schule kommen, häufig nicht gezielt unterstützen. Also wir haben nicht immer ausreichende Diagnostik, das betrifft die Sprachkompetenzen ganz klar, an die man eigentlich rechtzeitig testen müsste. Und dann, wenn man sieht, da sind Bedarfe, müsste man da auch rechtzeitig eine Förderung anschließen, die auch entsprechend mit Finanzen und Personal unterfüttert sein muss. Nützt ja nichts, nur festzustellen, dass ein Kind Bedarf hat, wenn man dann keine Gelegenheit hat, es auch zu unterstützen. Was wir wissen, was wir sehen, ist, dass die Unterschiede in den sprachlichen Fähigkeiten, aber auch in den anderen Kompetenzen, dass die schon sehr früh im Lebenslauf da sind. Also wir können Sie messen im Alter von circa 2,5-3 Jahren. Und da sehen wir deutliche Unterschiede zwischen den Kindern. Und wir sehen auch schon einen sehr deutlichen Zusammenhang zum sozialen Hintergrund des Elternhauses. Das heißt, letztlich entstehen die Disparitäten vor der Schule und werden dann weitergetragen oder vergrößern sich sogar noch. Aber es ist nicht nur die Sprache, auch in anderen Bereichen sehen wir eben, dass Kinder mit unterschiedlichen Voraussetzungen kommen. Und solange wir das so laufen lassen als Gesellschaft, müssen wir uns dann ja auch nicht wundern, wenn die Kinder wenig Chancen haben, schon in der Grundschule. Und nochmal daran denken, dass die Grundschule in 14 der 16 Länder der Bundesrepublik ja nur 4 Jahre dauert, ist die Zeit, die da zur Verfügung steht für die Grundschulen und die Lehrkräfte dort, Dinge nochmal aufzuholen, auszugleichen, natürlich eine sehr überschaubare, bis es dann ins gegliederte Bildungssystem geht. Jeder, der in der Schule war, weiß, wie viel aufwendiger es ist, eine zweite Sprache als Fremdsprache zu erlernen, als der Erstspracherwerb, der letztlich in einer natürlichen Umgebung stattfindet. Und so würde ich das auch beschreiben. Ich würde nicht sagen, man kann jetzt sagen, für Kinder, die das nicht können, ist der Zug komplett abgefahren. Aber es werden immer mehr Anstrengungen notwendig. Für Flavia, die an der Herbert-Grillo-Gesamtschule mittlerweile zu den besten Schülerinnen und Schülern gehört, ist der Zug wahrscheinlich nicht abgefahren. Aber klar, auch sie hadert häufiger mit der Sprache. Die Abschlussprüfung in Deutsch ist diejenige, vor der sie in diesen Monaten am meisten Respekt hat. Die Grammatik, also das habe ich ein bisschen so verstanden, aber manchmal, ich vergesse es einfach, weil ich so oft Rumänisch und Englisch spreche. Ich vergesse es einfach und vielleicht manchmal wechsle ich es mit der rumänischen Grammatik oder mit englischer Grammatik. Und die großen Herausforderungen, vor denen Lehrerinnen und Lehrer beim Thema Sprache im Klassenzimmer stehen, die kann Katharina Krämer, die Deutschlehrerin, ganz gut in Worte packen. Ich habe jetzt in der 9. und 10. Deutsch unterrichtet, den Grundkurs. Es ist schon unterschiedlich, was das Leseverstehen angeht. Und was ich ganz, ganz erschreckend finde, ist, dass von meinen Schülern nur 2 Schüler wirklich in der Lage sind, einen Text in der Tiefe zu durchdringen. Das heißt, was möchte uns der Autor damit sagen? Was ist denn überhaupt die Intention dieses Textes? Was sollen wir damit? Und dann gucken mich diese Augen an und sagen, was will Frau Krämer? Ja. Und dann muss man erstmal deutlich machen, was man damit meint, denn für die steht da was. Aber dass es einen Text hinterm Text gibt, das ist gar nicht so bewusst, weil sie damit schon zu tun haben, den Text sprachlich zu verstehen. Und die nächste Ebene dann sehr schwierig ist für sie, die Interpretationsebene. Für Flavia ist das Ziel klar. Nach dem Abschluss will sie mit der Schule weitermachen, weiter an ihrem Deutsch arbeiten und dann hoffentlich Abitur machen. Danach mal schauen. Sie hatte mal darüber nachgedacht, Polizistin zu werden. Oder, sagt sie und denkt kurz nach, vielleicht auch Lehrerin. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten. Die PISA-Studie zeigt, dass die besten Rechner in Japan wohnen und finnische Kinder am schnellsten komplizierte Zusammenhänge. Deutsche Grundschüler verharren mit ihren Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften international gesehen im Mittelmaß. Seit der PISA-Studie vor gut 20 Jahren wird jede Bildungsstudie hierzulande mit Bangen erwartet. Denn Deutschland bekam damals sehr schlechte Noten. Nun gibt es wieder Stoff für Diskussionen, denn die neue IGLU-Studie zur Lesekompetenz. Deutsche Schülerinnen und Schüler haben in der neuen PISA-Studie so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Wir gehen weg von Flavia, aber bleiben bei Nele McElveny. Wir müssen über noch ein Thema sprechen. Über Bildungsvergleichsstudien und das Aufsehen, für das sie seit Jahrzehnten immer wieder sorgen. Ich würde sagen, dass diese Schulleistungsvergleichsstudien ein ganz wichtiger Teil unseres Bildungsmonitorings sind. Nicht der einzige, das würde ich niemals behaupten, aber ein ganz wesentliches Element. Wir haben seit rund 20 Jahren eine feste Strategie der Kultusministerkonferenz, was dieses Bildungsmonitoring angeht. Da gehört einmal IGLO dazu, da gehört TIMSS zu, mit dem Fokus auf Mathematik und Naturwissenschaften ebenfalls in der 4. Klasse. Und dazu gehört PISA ganz zentral für die weiterführenden Schulen, wo ja alle 3 Jahre eine unterschiedliche Kernkompetenz dann im Fokus steht. Einmal das Lesen, einmal Mathematik und dann auch wieder die Naturwissenschaften. Es ist seit Jahren das gleiche Muster. Die Ergebnisse einer Studie werden öffentlich vorgestellt. Wir alle diskutieren ganz aufgeregt, erschüttert und auch wütend über die Ergebnisse, bis die nächste Studie kommt und die Diskussion von vorne beginnt. Wahr ist aber auch Folgendes. Gerade über den Sinn dieser Studien wird in der Fachwelt immer wieder gestritten. Auf der einen Seite sind diejenigen, die sagen, die Studien sind sinnvoll, denn sie liefern uns kontinuierliche und wertvolle Informationen. Und was wir diesen Studien entnehmen können, ist eine sehr klare Beschreibung des Ist-Zustands, weil sie auf repräsentativen Stichproben beruhen. Also eben nicht, wir haben jetzt hier mal zufällig 3 Schulen ausgewählt, da etwas erhoben und versuchen jetzt daraus auf das Ganze zu schlussfolgern, sondern das ist tatsächlich für die jeweilige Zielpopulation dann repräsentativ, was wir an Ergebnissen finden. Und die Studien werden alle mit verbundenen Instrumenten in einem festen Zyklus wiederholt durchgeführt in Deutschland. Also können wir uns zum Beispiel bei IGLU 2021 nicht nur angucken, wie ist denn jetzt der Ist-Zustand, sondern wir können auch gucken, wie war das vor 5 Jahren, wie war das vor 10 Jahren, wie war das vor 20 Jahren. Und da sieht man eben schon klare Veränderungen im Bildungssystem. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die auf die Nachteile der Studien hinweisen, die in der öffentlichen Debatte oftmals nicht berücksichtigt werden. Ferdinand Stäbner, der Professor für Schulpädagogik an der Uni Osnabrück, kann diesen Graben ganz gut in Worte fassen. Wenn wir die Schulleistungsstudien haben, haben wir eine hohe Standardisierung, weil die Instrumente standardisiert sind, die da eingesetzt werden. Da ist generell erstmal eine Vergleichbarkeit möglich, aber wir haben ja meistens nicht so richtig viel Ahnung, woher die Kiddies kommen, was haben die für Voraussetzungen, für Vorwissen, was sagt die Intelligenz, haben die Traumata irgendwie erlebt durch Fluchterfahrungen und so. Deswegen ist das Vergleichen immer problematisch, weil die verschieden starten. Das ist so ein Problem der individuellen Förderung. Und jetzt müssen wir natürlich Schulen irgendwie so hinbekommen, dass die in der Lage sind, Schülerinnen und Schüler so zu unterstützen, dass das wirklich eine individuelle Unterstützung ist, möglichst früh, damit der Effekt der Herkunft gar nicht so stark durchschlägt. Aber es ist wieder ein krasser Spagat, vielleicht sogar eine Antinomie. Auf der einen Seite wollen wir in unserem System uns an irgendwelchen standardisierten Instrumenten orientieren. Das heißt also, da haben wir Tests, da haben wir Klausuren, da haben wir Klassenarbeiten und alle schreiben am besten noch zur selben Zeit diese Klausur oder diese Klassenarbeit. Auf der anderen Seite haben wir aber vor, individuell zu fördern. Zu den häufigsten Kritiken an den Schulleistungsstudien gehört, dass der internationale Vergleich sehr unterschiedlicher Bildungssysteme und deren Entwicklungen hinkt. Außerdem, dass sich die Öffentlichkeit häufig auf einige wenige, aufsehenerregende Kernpunkte konzentriere. Und vielleicht am wichtigsten, dass eine Individualisierung, also Aussagen über die einzelnen Schüler oder die Schülerin und deren Entwicklung nicht getroffen werden können. Und diese beiden Welten, weder die eine noch die andere ist falsch, aber die passen nicht gut zusammen. Weil wenn ich als Lehrkraft, als Lehrperson den Unterricht öffne und Individualisierung ermögliche, dann verliere ich ein Stück weit die Kontrolle. Es bedeutet für mich Unsicherheit, für die Kiddies auch. Und dann wartet am Ende das standardisierte Ding und wir wollen dann da also alle gut abschneiden. Und das ist auch ein Grund, denke ich, warum Deutschland nicht so sehr bereit ist, sich großartig im Bereich Schulentwicklung zu bewegen und warum auch viele Kolleginnen und Kollegen logischerweise nicht bereit sind, sich zu bewegen, weil da wartet die Standardisierung, das Instrument, die zentrale Abschlussprüfung, das Zentralabitur, vielleicht auch die Vergleichsstudien. Die Kritik an den Leistungsvergleichsstudien, die kennt natürlich auch Nele McElveny. Also unsere Studien in der Tat, also IGLU ist ja eine internationale Grundschulvergleichsstudie. Das ist nicht darauf ausgelegt, Rückmeldung zu dem einzelnen Kind zu geben. Das ist ein anderes System, aber eins, was wir in der Tat auch bräuchten. Und auch da gibt es wunderbare Vorbilder in anderen Ländern, dass das implementierbar ist. Dass man sich überlegen muss, zu welchen Zeitpunkten müssen wir welche Kompetenzen testen, mit welchen Instrumenten. Und was sind unsere Thresholds? Ab welchem Punkt muss da irgendwie irgendwie eine rote Fahne geflaggt werden, dass ein Kind Unterstützungsbedarf hat, sodass man gucken kann, der ist in einem Bereich, da können wir mal eine Kleingruppe bilden, die fördern wir, was zum Beispiel das Lesen angeht, nochmal zusätzlich. Oder wo ist der Förderbedarf so, dass ein Kind tatsächlich individuelle Förderung braucht? Also das System gäbe es, aber wir haben es nicht. Wenn wir die Erkenntnisse dieser großen Studie nutzen könnten, um Individuen zu fördern, und das tun wir nicht, es kommen dann krasse Mittelwerte dabei raus, die sehen nicht gut aus, aber auf das Individuum kann nichts zurückgeschlossen werden, aufgrund von Datenschutz und Co., dann würde ich sagen, das wäre doch eigentlich viel schöner. Wir erheben Daten und dann können wir auch individuell fördern. Wir müssen es relativieren, wie bei allen empirischen Erkenntnissen, wie bei allen Studien, dass es die Sachen gibt, das ist gut. Aber man muss eben auch einordnen, was sie genau aussagen können. Letztlich ist es doch so. Bei der Benennung des Problems schauen wir allzu gerne auf das Individuum. Max ist nicht gut in Mathe? Dann muss er wohl mehr tun und bekommt bis dahin erstmal eine 5. Bei der Suche nach Lösungen hingegen scheuen wir diesen individuellen Blick als Gesellschaft oft. Denn klar, individuelle Lösungen für ganz individuelle Probleme erfordern ein agiles, leistungsfähiges System und damit viel mehr Einsatz. Aber seien wir ehrlich, unser Bildungssystem ist eben kein Speedboot, sondern ein schwerer, unhandlicher Tanker, der allzu oft auf einem falschen Kurs scheint, bei dem sich alle eine Kurskorrektur wünschen, aber viel zu oft die eine Hand dann doch nicht weiß, was die andere gerade macht. So, wenn ihr das hört, dann ist der Pfeil fest. Ihr braucht ihn nicht mit den Fingern festhalten, der hält von alleine. Okay. Klassenfahrt. Die 6B ist in Kleve. Das Wetter ist perfekt, die Stimmung ist gut, sieht man von dem einen oder anderen ab, den ein wenig das Heimweh plagt. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgeregt, sie lernen Bogenschießen. Ein junger Mann mit Vollbart, einem Messer in der Tasche und kariertem Hemd, der den Spirit versprüht, er könne wochenlang in der Wildnis überleben, bringt es den Kindern bei. Und viele haben den Dreh schnell raus. Dagmar Stadler ist zufrieden, nicht nur wegen der guten Stimmung. Auch weil dieses Mal alles relativ unkompliziert lief. Das war jetzt auch die erste Klassenfahrt, wo ich das Geld vor der Fahrt komplett hatte. Also wir machen das schon so, dass wir die Anträge weiterschicken. Nicht die Eltern, sondern die füllen uns das aus, unterschreiben. Wir geben das gesammelt ab. Wir haben jetzt auch eine Dame, die für Bildung und Teilhabe bei uns in der Schule ist, einmal in der Woche. Aber auch da war ein Antrag verloren gegangen dann. Letztlich ging dann doch alles gut. Und eigentlich läuft es wie auf jeder Klassenfahrt. Claudia erzählt, wie spät sie erst geschlafen haben. 12, 1 Uhr oder so. Warst du nicht müde heute Morgen dann? Doch, sehr. Und Ismail will lernen, wie man beim Tischtennis die Bälle ordentlich andreht. Digga, was sind das für Bälle? Ich versuch das mal. Ja, wir werden 1-2-0. Soll ich bis 5 gehen? Nee, bis 3. Ich muss dann aus der Sonne ein bisschen raus. Also, ja. Eieiei. 1-0. Beinahe 2 ganze Schuljahre ist die 6B als Klasse mittlerweile zusammen. Die Schülerinnen und Schüler finden sich in einem System wieder, in dem die Chancen ungleich verteilt sind. Ein System, bei dem immer wieder auch die Frage im Raum steht, ist es mit all seinen Facetten überhaupt reformierbar? Und sollte man wirklich große Reformen überhaupt angehen? Nele McElveny, die Professorin aus Dortmund, die ist da zumindest skeptisch. Sie atmet einmal tief durch und erklärt dann, warum. Ja, also insgesamt sind Veränderungen im Bildungssystem ja jetzt nicht so einfach umsetzbar. Und auch genau aus dem Grund würde ich dafür plädieren, dass man sich sehr genau überlegt, was man denn umsetzt, weil die Veränderungen langwierig sind, weil sie ressourcenintensiv sind in jeglicher Form, was Ressourcen angeht, die Diskussion, das Geld, die Zeit, die dann da wieder reingehen. Und gerade Fragen von Strukturmaßnahmen, die ja sehr aufwendig sind, doch an vielen Stellen vermutlich nicht die Wirkung erzielen werden, um die es uns hier eigentlich geht. Das ist die eine Seite. Marcel Helbig vom Leibniz-Institut für Bildungsverläufe, der nimmt eine andere Position ein. Es ist totaler Blödsinn aus meiner Sicht, weil im Endeffekt, was haben wir denn bisher an strukturellen Veränderungen im Schulsystem gehabt? Seinen Punkt macht er an einem Beispiel klar. Einer längeren gemeinsamen Grundschulzeit für Schülerinnen und Schüler. Wir haben das gleiche 4-jährige Grundschule wie zu Weimarer Zeit eingeführt bis heute. Also gerade aus der internationalen Perspektive, die schütteln, aus meiner Sicht schütteln die mit dem Kopf halt, so wie man überhaupt in so einem System halt weiter existiert, was es so eigentlich nur noch in Österreich gibt. Die Schweizer haben meistens 6 Jahre und dann die anderen Länder, die trennen eher so in der 8. Klasse, 9. Klasse ihre Schüler in gut und schlecht irgendwie auf. Und das Problem ist, warum gerade Leute aus der Unterrichtsforschung, Erziehungswissenschaft da irgendwie kommen, die haben natürlich ihren Blick auf ihr Feld und dann denken sie, naja, nur da kann man irgendwas ändern. Sie sehen aber auf der anderen Seite, dass jedes Mal, wenn eine Strukturdebatte geführt wurde, die am Ende zum Scheitern verurteilt war. Und da ist zum einen mal gerade dieser damalige Hamburger Volksentscheid zu nennen, der eigentlich allen klar gemacht hat, das Thema fällst du nicht mehr an. Immer dann, wenn man mit Expertinnen und Experten, aber auch mit Politikerinnen und Politikern über Strukturveränderungen im deutschen Schulsystem sprechen möchte, kann man sich beinahe sicher sein, dass irgendwann das Thema Hamburg aufkommt und warum die damalige Situation bis heute Reformdebatten über das deutsche Schulsystem prägt. 2009 beschließt die hamburgische Bürgerschaft, also das Landesparlament, eine Bildungsreform. Die Parteien vor Ort sind sich damals tatsächlich relativ einig, was die Bildungsreform angeht. Es geht um zusätzliche Lehrer und Lehrerinnen, es geht um kleinere Klassen oder auch um die Einführung der sogenannten Stadtteilschule. Und dann ist da dieser eine Punkt in dem angestrebten Reformpaket. Er sieht vor, dass Grundschülerinnen und Schüler in Zukunft nicht mehr 4 Jahre gemeinsam lernen und dann auf die unterschiedlichen Schulformen aufgeteilt werden, sondern erst nach 6 Jahren. Es ist der Punkt, an dem sich der Hamburger Schulstreit entzündet hat. Eine Bürgerbewegung mit dem Namen Wir wollen lernen gründet sich damals. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich in ihr versammeln, sind gegen die längere gemeinsame Grundschulzeit. 180.000 Unterschriften sammeln sie in kürzester Zeit, um das Vorhaben zu stoppen und einen Volksentscheid zu erzwingen. Mit dem Ausmaß des Streits hat in der Politik wohl kaum jemand gerechnet. Die damalige Schulsenatorin der Grünen, Christa Götsch, wird auf der Straße als meistgehasste Frau Hamburgs beschimpft. In einem offenen Brief warnten Ärzte davor, dass die längere gemeinsame Grundschulzeit zu einem späteren Ärztemangel führen könne. Kein Witz. Und die damalige Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Renate Künast, warnte, dass ein Scheitern in Hamburg Bildungsreformen in anderen Teilen Deutschlands nicht erleichtern würde. Doch letztlich passiert genau das. In einem Volksentscheid setzen sich die Gegner der längeren gemeinsamen Grundschulzeit durch. Und dann hat man gesehen, und das ist wirklich auch so eine Ohrfeige für das Thema direkte Demokratie gewesen, wer ist am Ende hingegangen? Und dann sieht man, dass die Wahlbeteiligung in Wilhelmsburg, Billbrook, also in den Armenhäusern in Hamburg, die hatten teilweise eine Wahlbeteiligung von 10-15%. Und Blankenese und dergleichen sind 60+% zur Wahl gegangen. Das Vorhaben ist vom Tisch. Und im Endeffekt haben die Reicheren darüber abgestimmt, wie das Schulsystem nun denn doch nicht verändert wird. Der damalige regierende erste Bürgermeister, Ole von Beust von der CDU, erklärt noch am Tag des Volksentscheids seinen Rücktritt. Auch wenn er damals betonte, dass er dies unabhängig hiervon mache. Und spätestens an dem Punkt war so eine Verzagtheit komplett in der Bildungspolitik, dass man das nicht mehr anfasst. Also Hamburg hat vielleicht einen Fehler gemacht, weil es ist ja auch nicht so. Also Berlin hat ja zum Beispiel auch eigentlich eine 6-jährige Grundschule, aber bieten die Möglichkeit, nach Klasse 4 auf die sogenannten grundständigen Gymnasien zu gehen, was so die eher althumanistischen Gymnasien in Berlin sind. Und da ist so ein Fluchtpunkt, wo quasi die höheren Schichten im Endeffekt, ach ja, macht doch euren Quatsch in so einem Einheitsschulsystem, wir schicken unsere Kinder aber trotzdem auf diese grundständigen Gymnasien, wo sie dann ein Stück weit weg sind von der ganzen Geschichte. Es gibt unter Bildungsforscherinnen und Forschern so etwas wie eine Weisheit, wenn es um Strukturdebatten des Bildungssystems geht. Marcel Helbig hat es in einem Aufsatz einmal mit folgendem Satz auf den Punkt gebracht. Eine Reform der Schulstruktur, die auch das Gymnasium mit einbezieht, so die weit über Hamburg hinausreichende Lehre, ist zum Scheitern verurteilt. Ganz generell haben wir das Bildungssystem mit der Struktur, die wir haben. Und bevor man jetzt anfängt, wieder an Strukturen herumzubasteln, mit allem, was das mit sich bringt, an Reaktanz, an Kritik, an Widerständen, auch an Wiederressourcenfragen. Wir hatten das ja auch mit der Gymnasialzeit 8 oder 9 Jahre. Da sind viele Ressourcen reingeflossen, bevor man es dann wieder rückabgewickelt hat und wieder ganz viel Zeit, Geld und Energie aller Beteiligten reinstecken musste, würde ich eher dafür plädieren, zu überlegen, wie können wir den Inhalt, den Unterricht, die Rahmenbedingungen, den Ganztag, die Lehrerausbildung so wie wir sie jetzt haben, also in den Strukturen optimieren, als eine Strukturdebatte zu führen. Und diese Strukturreform, natürlich, was das im Unterricht passiert, alles gut, um Kompetenzentwicklung zu betreiben. Aber wir haben die Strukturen, in denen wir sind, und das ist das nur mit der Verteilung der Lehrkräfte, ist nur ein Beispiel dafür, dass dieses System gerade vollkommen auseinanderreißt. Also wenn ich es gerade an den Schulformen, die nicht gymnasial sind, nicht mal mehr auf die Reihe bekomme, eine ausreichende Anzahl von Lehrkräften hinzubekommen, dann stimmt an diesem System insgesamt irgendwas nicht. Reformen schwierig. Der Hamburger Schulstreit ist einer der Gründe, warum über grundlegende Veränderungen im deutschen Schulsystem oft nur nachgedacht wird, aber richtige Anstöße eben fehlen. Und klar, so komplex wie das System an sich aufgebaut ist, mit all den zuständig und Verantwortlichkeiten, eine gerade Linie dort hineinzubringen, ist einfach nicht leicht. Marcel Helbig sagt, dass politische Entwicklungen in Bezug auf das deutsche Schulsystem oft in so einer Art Projektoritis münden. Die Länder, die Kommunen, Stiftungen, unterschiedlichste Ebenen setzen unterschiedlichste Projekte auf. Und ja, diese Projekte helfen vielleicht punktuell, aber es wird eben auch alles noch unübersichtlicher als ohnehin schon. Dann gibt es Schulsozialarbeiter. Die Schulsozialarbeiter werden zum einen manchmal aus dem Kultusministerium finanziert, manchmal aus dem Sozialministerium. Die haben dann teilweise nicht mal abgeglichene Listen, wer ist eigentlich wo zuständig. Das Ganze geht dann oftmals noch durch den Channel der Kommunen durch, die auch nicht so richtig wissen, was ist da eigentlich los. Wir hatten mal so einen Survey der Kommunen vor kurzem erst gemacht, wo wir wissen wollten, was macht ihr eigentlich im Bereich bedarfsgesteuerter Mittelzuweisung. Das heißt also, welche Schulen in sozial benachteiligter Lagen kriegen mehr Mittel. Und da zeigte sich dann, dass 70% der Kommunen nicht mal wussten, sie konnten die Frage nicht beantworten, ob mehr Lehrkräfte an ihren Schulen quasi dann überhaupt zur Verfügung stehen. Und das ist auch irgendwie das Kultusministerium, ja, warum sollen die das wissen? Das geht die doch eigentlich gar nichts an, sondern ihre Angelegenheiten. Die haben quasi die äußeren, wir sind die inneren Schulangelegenheiten und dann ist das da irgendwo getrennt. Dass aber dann überhaupt nicht klar ist, wo sollen jetzt eigentlich eine Kommune mehr machen, wo macht schon Land viel, das ist einfach ein Riesenproblem. In all diesem Hin und Her gehört aber auch zur Wahrheit, 2024 ist das Jahr, in dem sich zumindest ein Stück weit etwas ändern soll. Denn der Bund und die Länder haben sich auf das größte Bildungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik einigen können. Das Startchancenprogramm. Christine Streichert-Clivaux, der Bildungsministerin im Saarland und Präsidentin der Kultusministerkonferenz, hört man an, dass sie sich freut, auch etwas Positives sagen zu können zur Bildungspolitik in Deutschland. Also der Handlungsdruck ist hoch und der ist auch für Schulen in herausfordernden Lagen schon seit Jahren sehr hoch. Und ich glaube, dass der Zeitpunkt für das Startchancenprogramm an der Stelle der richtige ist. Durch das Startchancenprogramm sollen 4.000 Schulen in Deutschland, die in herausfordernder Lage liegen, besonders gefördert werden. Das Programm besteht aus drei Säulen. Die erste Säule ist ein Investitionsprogramm. 40% des Gesamtbudgets von 20 Milliarden Euro sollen in die Infrastruktur und Ausstattung der Schulen fließen. Die zweite Säule, 30%, ist das sogenannte Chancenbudget. Dieses soll eine bessere Schul- und Unterrichtsentwicklung in den Fokus nehmen, beispielsweise durch gezielte Lernförderung. Die dritte Säule, ebenfalls 30%, fließt in die Stärkung multiprofessioneller Teams. Kurzum, mehr Stellen für die Schulsozialarbeit. 60% der bereitgestellten Mittel sollen in Grundschulen fließen, 40% in weiterführende und berufliche Schulen. Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 sollen die ersten 2000 Schulen an den Start gehen. Die anderen sollen später hinzukommen. Darauf hofft auch Thomas Zander. Wir sollen mit reinkommen. Also schwarz auf weiß habe ich es noch nicht, aber alle, die damit befasst sind bei der Bezirksregierung und im Ministerium, gehen davon aus. Und für uns ist es ja auch wieder wichtig im Bildungsverbund. Der Bildungsverbund ist ja eben ein Zusammenschluss von Schulen, wo wir sagen, wir wollen pädagogisch hier ganz eng zusammenarbeiten. Wir haben eine Idee, wie ein guter Bildungsstandort, Lernort Marxloh stattfinden kann. Dafür brauchen wir aber Ressourcen. Das ist immer das ist beides. Wir tun, wir machen. Wir schreiben nicht nur einen Brandbrief und klagen und jammern. Wir tun und wir machen und wir sind richtig klasse hier, wir Marxloher Schulen. Und wir haben Konzepte und wir haben Ideen. Und wir brauchen Ressourcen. Und Startchancen ist für uns eine Ressource, die brauchen wir. Politiker und Politikerinnen, die Schulen, Expertinnen und Experten. Viele setzen große Hoffnungen auf das Startchancenprogramm. Und tatsächlich scheint es gegenüber anderen Bildungsprogrammen einen Vorteil zu haben. Es ist auf 10 Jahre angelegt. Es ist kein kurzfristiges Projekt, das mit dem nächsten Wechsel einer Regierung wieder gestoppt wird. Es ist ein Langzeitprojekt in all der Projekte Ritas. Und, so sieht es Marcel Helbig, es hat noch einen anderen großen Vorteil. Das ist auch das allererste Mal, muss man ganz ehrlich sagen, dass mit dieser Bund-Länder-Vereinbarung zum Startchancenprogramm überhaupt mal dieser Weg begangen werden soll, dass man das Ganze evaluiert. Das Absurde ist ja, dass dieses Programm auch eins der ganz wenigen ist, die mal Ziele formulieren. Ja, also da wird dann gesagt, wir wollen den Anteil der Risikoschüler, also die jetzt mangelnde Mathe- oder Deutschkenntnisse haben, um die Hälfte reduzieren. Hört sich zwar blöd an, aber das in den ganzen anderen Programmen vorher war das nicht der Fall. Und wenn, wurde es dann nebulös. Ja, wir wollen Chancengleichheit erhöhen, Bildungsgerechtigkeit erhöhen. So, das waren dann die Dinge, die aber nicht konkret irgendwie da oder da angesetzt haben, weil man sich auch in diesen Programmen selbst, also das ist diesen Teil von politischen Auseinandersetzungen dann teilweise halt so. Das Startchancenprogramm zieht viele Hoffnungen auf sich. Ob es diesen gerecht werden kann und die Schulen in besonders herausfordernden Lagen tatsächlich nachhaltig davon profitieren werden, das wird die Zeit zeigen. Und klar, auch ein langfristig angelegtes, durchfinanziertes und durchdachtes Programm kann an seine Grenzen stoßen. Beispiel Sanierungsstau an den Schulen. Und jetzt kommen Startchancen dazu, wo die jetzt auch Investitionen tätigen wollen. Und da ist es ja nicht so, dass sich die Startchancenschulen irgendwie übers Land komplett gleich verteilen. Also soweit ich das jetzt gesehen hatte, waren Gelsenkirchen was um die 30 Schulen. Kurzer Faktencheck. Für die erste Runde des Startchancenprogramms wurden für Gelsenkirchen 19 Schulen benannt, die gefördert werden sollen. Weiter im Text. Weil Gelsenkirchen ist halt Armenhaus in Deutschland, genau wie Bremerhaven zum Beispiel. Und dass die dann natürlich überwiegend profitieren, wenn es um den Anteil von armen Kindern geht und den Anteil von Migranten halt geht, vollkommen klar. Und jetzt kommt dieses Programm und auf einmal erwartet man von diesem Schulträger, dass der nicht an ein oder zwei Schulen das jetzt quasi zu koordinieren und zu machen hat, sondern an 30. Wohingegen dann, das ändert sich noch, weil Bayern hat relativ wenige Schulen in der ersten Runde benannt, aber München hat gerade 3 Schulen. Ja, und dann ist es eigentlich wahrscheinlich eine deutlich effizienter, also eine größere Verwaltung mit mehr Geld und mehr Personal, die muss dann sich um 3 Schulen kümmern und eine andere Kommune, wo das anders aufgestellt ist, dann um 30 Schulen. Es ist so, mit großen Programmen kommen auch weitere große Herausforderungen. Aber dass das Startchancenprogramm ein sinnvoller Schritt ist, dass es eine Chance ist, darin sind sich viele Expertinnen und Experten einig. Und Burkhard Jung, der Vizepräsident des Deutschen Städtetags, versucht die Herausforderungen, die mit solchen Programmen einhergehen, aber auch die Chancen in Einklang zu bringen. Das ist nun Gott sei Dank sehr gezielt. Ich finde den Ansatz gut, durchaus in defizitäre Bildungslandschaften hineinzugehen und auch zeichenhaft in sozialräumlich durchaus anspruchsvollen Strukturen hineinzugehen. Aber Sie haben schon recht, wir werden mit Sicherheit 1-2 Jahre brauchen, bis das greift. Das wird nicht sofort, wenn man nicht vorbereitet ist, und die wenigsten werden vorbereitet sein, sofort dieses Programm anwenden zu können. Ich sage mal, was ist die Alternative? Nichts zu machen? Nein. Aber ich wünsche mir mehr Zeit, ich wünsche mir mehr Langfristigkeit und Mittelfristigkeit in diesem Programm. Insofern immerhin, dieses Programm ist auf 10 Jahre angelegt. Das schafft zumindest einen Raum, in dem man jetzt die Dinge umsetzen kann. Und dann ist er plötzlich da. Dieser eine Tag, auf den sie alle hingefiebert haben. Die Abschlussfeier. Auf dem Schulhof versucht sich Pina Altu einen Überblick zu verschaffen, ob alle da sind. Vor ihr eine Traube junger Menschen in Kleidern und Anzügen. Drinnen in der Aula sammeln sich schon die Eltern, Geschwister, Freunde. Sie versuchen, sich die besten Plätze zu sichern, nur um im nächsten Moment von einem Lehrer darauf hingewiesen zu werden, dass sie weiter nach hinten rücken müssen. Vorne ist reserviert für den Abschlussjahrgang. Thomas Zander verschafft sich noch mal kurz einen Überblick, ob alles vorbereitet ist. Dann läuft der Jahrgang ein, einer nach dem anderen, zu Gangsters Paradise. Jede Klasse hat eine Diashow vorbereitet. Die Bilder werden an eine Leinwand geworfen. Atakan, heute im weißen Hemd, führt mit einer Mitschülerin durch die Veranstaltung. Thomas Zander und Pina Altu halten eine Abschlussrede. Ein türkisches Sprichwort sagt: İnsan eğitimle doğmaz ama eğitimle yaşar. Was so viel heißt wie: Man wird nicht mit Bildung geboren, aber man lebt oder überlebt mit Bildung. Ihr musstet diesen Spruch jeden Tag mit Leben füllen. Flavia wird als zweitbeste Schülerin des Jahrgangs geehrt. An zweiter Stelle auch wieder zwei junge Damen. Flavia aus der 10a und Gena aus der 10b. Zeugnisse werden vergeben, Blumen verteilt. Wie ist das eigentlich? Wie misst man den Erfolg einer schulischen Karriere? In Noten? In Leistung? In anderen Dimensionen? Wann war all das hier eigentlich von Erfolg gekrönt? Wir hatten 22 in der Klasse und 3 davon haben den Abschluss nicht erreicht, beziehungsweise haben dadurch nur den Hauptschulabschluss nach Klasse 9, den man dann bekommt, wenn man in die 10 versetzt wird. Und von diesen 3 ist einer nicht mehr schulpflichtig. Eine hat sich für eine Maßnahme angemeldet, um den Abschluss nachzuholen. Und die 3. wird die 10 wiederholen und den Abschluss dann quasi nachholen. Wichtig ist für uns halt, dass es irgendwelche Anschlussperspektiven gibt für alle, ne? Und alle anderen sind irgendwo angemeldet an Berufskollegs, bei anderen Gesamtschulen, also an einer Oberstufe, an Gymnasien auch. Und ja, dann eben noch die persönliche Ebene, ne, des Erfolgs. Also wie habe ich mich als Person, als Mensch, als charakterlich entwickelt? Habe ich Ziele gewonnen für mich in meinem Leben? Habe ich überhaupt irgendwas, worauf ich jetzt blicken kann? Und was nehme ich auch persönlich mit von meiner Schulzeit hier? Ne, also das sind so diese verschiedenen Ebenen von Erfolg, so würde ich das beschreiben. Also Erfolg ist ja individuell. Ja. Wenn ich mir eine Schülerin angucke aus unserer Klasse, die unregelmäßig kam und ich jetzt sehe, dass sie sich in einer Maßnahme angemeldet hat und ihren Abschluss nachmacht, und wenn ich so sie vom Typen her sehe, wie sie sich entwickelt hat in der Zeit, wie sie bei uns war, hat sie eine Persönlichkeitsentwicklung vollzogen. Und vielleicht hat sie keinen Schulabschluss, aber sie hat das geschafft. Und das ist ja ihr Erfolg. Und vielleicht auch ein bisschen unserer. Vielen, vielen Dank. Oh. Danke für die 6 Jahre. Ihr seid meine erste Klasse. Nach der Feier versammelt sich die 10a gemeinsam mit ihren Lehrerinnen nochmal im Klassenraum. Pina Altu und Katharina Krämer wollten nicht, dass sich ihre Schüler und Schülerinnen auf der großen Bühne von ihnen verabschieden und bedanken. Lieber klein, privat, unter sich, vertraut. Und dann ist alles vorbei. Die 10a ist weg. So geil, weil die einfach immer besser schmeckt als irgendwo anders. Ja, ne? Oh Mann, das werde ich vermissen hier, den... Den Service? Ja, den Service. Das ist uns nicht so, Du kannst ja da bitte dann auch erwähnen. Ne? Und am Ende immer noch so, PS, ich bekam immer sofort Kaffee. Eine Woche später sitzen Pina Altu und Katharina Krämer noch einmal zusammen. Auf dem Schulhof sei es so seltsam leer, jetzt wo die Zehner weg sind, sagen die beiden. Erst gestern haben eine Schülerin und ein Schüler bei Katharina Krämer angerufen, reden. Sagen, was gerade so geht. Und ich habe jetzt euch so ein paar Töne mitgebracht und würde die gerne so nacheinander mal abfahren. Und wir können darüber reden, müssen es aber nicht. Aber wenn ihr Gedanken dazu habt, könnt ihr sie gerne miteinander und mit mir teilen. Manche Soziologen, die sagen, oder Bildungssoziologen, die sagen sogar, das ganze Problem kann eigentlich Schule nicht lösen. Also es ist eher ein gesellschaftliches Gesamtproblem und wir verlagern diese ganzen Diskussionen von sozialen Ungleichheiten vor allem auch in ein System, was wir irgendwie beherrschen können. Also wo wir dann so darüber diskutieren können und da wird alles schön zerredet und am Ende ändert sich relativ wenig. Also was wir für Aufgaben hier mittlerweile in Schule übernehmen, ist ja nicht mehr der klassische Wissensvermittler. Das ist was ganz anderes geworden. Also wir sind ja auch nicht mehr nur Pädagogen. Wir sind Beratungsstelle für Eltern. Wir helfen bei BUT-Anträgen. Bei familiären Konflikten sind wir die Ansprechpartner. Wir sind ja so viel mehr als das nur, was wir eigentlich, und dann auch vielleicht die Kritik nochmal an das Studium gerichtet, was wir auch in der Universität lernen. Wir werden ja auf das, was hier stattfindet, gar nicht vorbereitet. Also die Elterngespräche, die wir führen, die waren nie Teil meines Studiums. All die Dinge, die auch passieren können im Leben von Schülerinnen und Schülern, sei es Missbrauchsfälle, sexuell, Heirat, Gewalt, all das, Drogen, auf das werden wir ja nicht vorbereitet. Und all das sind wir ja hier, auch wenn wir das dann weiterleiten, natürlich an Expertinnen und Experten, aber wir sind ja erstmal die Ersten, die es dann wahrnehmen. Und das sind schon viel. Im Grunde sind wir der Stadtteil auch. Ne? Ja. Also alles, was dieser Stadtteil mit sich bringt, bündelt sich, wie Herr Zander auch gesagt hat, hier in dieser Schule auch. Und wir fangen das hier auf, wir geben es aber auch zurück an den Stadtteil. Also wenn man sich alleine mal unsere Kooperationspartner anguckt, rund um diese Schule herum, alles, was hier im Stadtteil ist, gibt sich die Hand. Also es ist unglaublich, was für ein Netzwerk es hier gibt. Alle arbeiten miteinander, alle Einrichtungen, alle Behörden. Wir arbeiten momentan so eng mit dem Ordnungsamt zusammen. Das ist richtig, richtig gut. Und diese Bündelung, dieses Netzwerk ist auch unsere Kraft und auch unsere Macht. Und die müssen wir nutzen. Aber also wir machen das hier so für uns, ne? Und ich möchte einmal sagen, danke Marcel, wie hieß er? Helbig. Für das alles, was er gesagt hat, würde ich alles genauso hundertprozentig unterschreiben. Es gibt viele kluge, gebildete Menschen, die diese Dinge und soziale Ungleichheit auf den Punkt bringen und das erforschen und analysieren. Nur, genau wie er auch gesagt hat, wo bleibt die Änderung? Kann ich absolut verstehen. Zumal hier sehr klar ist, dass es nicht am fehlenden Engagement der Lehrerinnen und Lehrer liegt. Dann müsste man sicher andere Dinge tun. Aber daran scheitert es nicht, sondern es gibt Rahmenbedingungen, die man verändern müsste. Man müsste sich über die Inhalte dessen, was da im Unterricht passiert, unterhalten, wie das unterstützt werden kann. Im außerunterrichtlichen Bereich, Stichwort Ganztag, durch weiteres Personal. Die Schülerschaft, hatte ich ja gerade schon angesprochen, hat sich massiv verändert. Auch darüber müsste man sich eigentlich ganz anders und ganz anders intensiv unterhalten. Genau, und das ist ja auch für die Kinder total frustrierend. Also wir müssen uns mal überlegen, wir als Lehrkräfte kriegen zurückgemeldet, okay, irgendwie ist eure Arbeit, also das ist ja indirekt fühlt man sich ja dann schon, sitzt man da mit einem Schnitt von 4,7 und denkt sich, okay, das war jetzt meine Arbeit großartig. Aber die Schüler kriegen ja was zurück, nämlich also im Vergleich zu allen anderen kannst du das jetzt hier so gar nicht. Und du stehst eigentlich in Deutsch 3, aber jetzt schreibst du hier eine 5. Das macht ja auch was mit Kindern und Jugendlichen. Aber ich grätsch da jetzt mal rein. Ja, wir nehmen das uns so an, ne? Und ich möchte den Ball an dieser Stelle aber auch einmal zurückspielen und sagen, okay, da muss Änderungen kommen, da sind wir uns alle einig. Aber die Änderung muss auch eben von der anderen Seite kommen. Mhm. Und Studien zu erheben, das reicht nun mal nicht. Es muss ja irgendeine Konsequenz dafür geben. Und die kommt eben nicht. Und immer wieder festzustellen, oh, das und das sind die Ergebnisse. Hier und hier ist irgendwas verschlechtert, hat abgenommen und so weiter. Das reicht einfach nicht. Die schulische Bildung ist und bleibt, man kann es nicht anders sagen, ein Sorgenkind. Ja, für eine Gesellschaft ist es schwierig, über schulische Bildung zu diskutieren. Eben weil wir auf der einen Seite unsere ganz persönlichen Erfahrungen, wie Schule aussehen und wie sie sich entwickeln sollte, mitbringen und auf der anderen Seite erst einmal Struktur in diese Diskussion über ein System gebracht werden muss, das so schnell unübersichtlich wird. Braucht es schnelleren Schulneubau? Ja. Ist der Lehrkräftemangel eines der Probleme und eine nachhaltige Lösung aktuell kaum in Sicht? Ja. Wird die Digitalisierung der Schulen gelingen, wenn weiterhin Geld investiert und dieses Geld dann nicht nur in Endgeräte fließt, sondern auch in Fortbildungen? Ja. Ist es sinnvoll, einen Fokus auf die Sprachentwicklung von Kindern zu legen, und zwar schon weit vor Schuleintritt? Natürlich. Sind all das Aspekte, die soziale Ungleichheit, wenn auch nie als Ganzes, so aber zumindest in Teilen mindern können? Ja, so wie viele andere Baustellen auch. Aber all das wird spätestens dann schwierig, wenn man sich im Klein-Klein und in Projektoritis verliert und Politiker und Politikerinnen selbst aussprechen, dass die aktuellen Strukturen zu selten ein gezieltes und ja, vielleicht auch einheitliches Vorgehen ermöglichen. So wie Burkhard Jung, der Vizepräsident des Deutschen Städtetags. Es ist schon verrückt, oder? Die föderale Struktur wird bis an die Zähne bewaffnet von den Bundesländern verteidigt. Aber dann, wenn es um die Finanzierung geht, rufen sie natürlich doch nach dem Bund und wollen die Digitalisierungsoffensive und wollen das Startprogramm oder Investitionszuschüsse. So eine richtig konsequente Linie ist das nicht, trotz meiner Anhängerschaft des föderalen Systems. Es ist eine Frage von Konzepten, natürlich vor allem von Menschen. Es ist eine Aufgabe von Wissenschaft, diese Haltung rüberzubringen. aber ich bin auf keinen Fall pessimistisch. Ich glaube, dass du trotzdem als Individuum an einer Schule unfassbar viel bewegen kannst. Und das sage ich meinen Lernstudierenden in Osnabrück jede Woche immer wieder. Ein mega Job. Ihr könnt nur durch das Lächeln das System Schule verändern. So. Wenn ihr die Sitzordnung ändert, wenn ihr anders guckt, wenn ihr die anders begrüßt, wenn ihr Leistung anders feedbackt, dann verändert sich Schule und vielleicht auch zum Positiven, hoffentlich. Ich sehe das genauso. Also ich bin trotz allem, was wir hier besprochen haben, kritisiert haben und wo wir auch nicht so gute Chancen sehen, bin ich trotzdem optimistisch. Also ich sehe das genauso wie er und ich denke auch, wir hier in der Schule machen einfach viel aus und wir können etwas verändern und daran arbeiten wir jeden Tag. Und wir verändern auch was. Ja. Und zwar, wir verändern Leben von jungen Menschen. Ja. Und wir beeinflussen die. Und deswegen sehe ich das auch optimistisch. Andere Dinge müssen an anderen Stellen geschraubt werden. Aber das heißt nicht, dass das hier in der Schule nicht positiv ist. Ich komme jeden Tag gerne in die Schule und weiß, was hier meine Aufgabe ist und wie ich Menschen beeinflussen kann. Und wie ich die hoffentlich aufs Leben vorbereiten kann, so gut es geht mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Und was wir denen mitgeben können. Und das ist hier unser Job. Und den versuchen wir jeden Tag so gut wie möglich zu erfüllen. Das war Das kriselnde Klassenzimmer. Eine lange Nacht über schulische Bildung in Deutschland. Von und mit mir, Marius Elfering. Es sprach Franziska Krohl. Ton Alexander Brennecke. Regie Frank Mehrfort. Redaktion Hans-Dieter Heimdahl. Wunderbar, dass es solche Lehrerinnen gibt. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Arnold Schönberg, der sich nicht nur mit der Erfindung der Zwölftontechnik in die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts eingeschrieben hat, sondern zum Beispiel auch als Lehrer bedeutender Schüler. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.